Mit seinem Leben hat Elias Canetti das 20. Jahrhundert fast komplett durchmessen. Von 1905 bis 1994. Und mit seinen Stationen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Geboren in Bulgarien, lebte er in England, in der Schweiz, in Deutschland und in Wien, floh vor dem Nationalsozialismus nach London, lebte später wieder in der Schweiz. Bei diesen Ortswechseln hat er ständig neue Sprachen gelernt. Deutsch war erst seine vierte Sprache und er lernte sie erst mit 12 Jahren. Trotzdem ist sie seine Sprache als Schriftsteller geworden und, so hat er gesagt, sein eigentliches Zuhause. Seine Orts- und Blickwechsel haben ihn scharfsichtig gemacht, unerbittlich wohl auch, und ihm einen einzigartigen Kontext beschert, an den er seine Beobachtungen anschließt. Als Lesender ist Canetti Europäer. Studiert hat er Chemie und als Wissenschaftler hat er soziologisch und psychologisch dem Phänomen der Masse auf den Grund gehen wollen. Den Literaturnobelpreis hat er 1981 für seinen Roman Die Blendung erhalten, den er in den 30er Jahren schrieb und veröffentlichte. Aber literarisch gesehen sind es die autobiografischen Schriften, die aus seinem Werk herausragen. Die gerettete Zunge, die Fackel im Ohr und das Augenspiel, um nur diese zu nennen. Hier kommen sein scharfer Blick, Distanz zum eigenen Erleben und zum Leben anderer und sein sprachliches Vermögen zusammen zu einem Bericht, der eine Zeit und eine Selbstwerdung als Homme de Lettres auf den Punkt bringt. Seien Sie gespannt auf Die lange Nacht von Sven Rücker. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Träume und Traumata der deutschen Jesiden 10 Jahre nach dem Massaker in Shingal. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. It seems so long ago. Nancy was alone, looking at the late, late show through a semi-precious stone. In the house of honesty, her father was on trial. In the house of mystery, there was no one at all. There was no one at all. Am Anfang sieht alles aus wie ein Kinderspiel. It seems so long ago. Ich bekam ein Puzzle zum Geschenk. Die farbige Karte Europas auf Holz aufgeklebt, war in die einzelnen Länder zersägt worden. Man warf die Stücke alle auf einen Haufen und setzte blitzrasch Europa wieder zusammen. So hatte jedes Land seine eigene Form, mit der meine Finger sich vertraut machten, und eines Tages überraschte ich den Vater mit der Behauptung, ich kann es blind. »Das kannst du nicht«, sagte er. Ich schloss fest die Augen und setzte Europa blind zusammen. »Du hast geschwindelt«, sagte er, »du hast zwischen den Fingern durchgeschaut.« Ich war beleidigt und bestand darauf, dass er mir die Augen zuhielt. »Fest, fest«, rief ich aufgeregt, und schon war Europa wieder beisammen. »Wirklich, du kannst es«, sagte er und lobte mich. »Kein Lob ist mir je so teuer gewesen.« So setzt Elias Canetti in seiner Autobiografie die Puzzleteile seiner Erinnerung zusammen und lässt ein Bild entstehen, das nur auf den ersten Blick ein harmloses Kinderspiel zeichnet. Die Szene stellt vielmehr eine diskrete Initiation dar. Mit dem Geschenk wird zugleich eine besondere Gabe transportiert, das Gespür für die Form, die Fähigkeit, das Disparate und Zerstreute zu einem Ganzen zusammenzufügen. Mit dem Puzzle beginnt der junge Elias, zum Künstler und Autor Canetti zu werden. Dass sich diese Initiation anhand einer Landkarte Europas vollzieht, ist kein Zufall. Denn ein Europa-Puzzle bildet auch Canettis Leben selbst. Als Produkt der Vereinigung zweier jüdisch-spanjolischer Kaufmannsfamilien wächst er zunächst in Bulgarien auf. Aber bald schon führen ihn die Umzüge seiner Familie durch ganz Europa, nach England, Österreich, der Schweiz und Deutschland. Und fast jeder Umzug ist verbunden mit dem Erlernen einer neuen Sprache. Ja, das ist schon richtig. Deutsch ist erst die vierte Sprache, die ich gelernt habe. Und zwar mit 8. Die erste Sprache war Spanisch. Und zwar eine alte Form des Spanischen. Es ist das Spanisch des 15. Jahrhunderts, das von den Juden, die Spanien während der Inquisition verlassen mussten, mitgenommen wurde in die Länder, in die sie ausgewandert sind. Und ich bin also in dieser Sprache zuerst aufgewachsen. Ich habe 6 Jahre eigentlich nur diese Sprache gesprochen. Dann siedelten wir nach England. Ich ging in England in die Schule und lernte Englisch. Dann hatten wir eine Gouvernante, die da war, um uns Französisch beizubringen. Und erst nach dem Tod meines Vaters, als meine Mutter mit uns nach Wien übersiedelte, als ich 8 Jahre alt war, habe ich Deutsch gelernt. So berichtet es Canetti selbst auf Deutsch mit seiner hohen, spitzen Stimme. Die blinde Vertrautheit mit dem Puzzle Europa rührt auch von dieser Biografie her. Canettis Leben, das 1905 begann und 1994 endete, umfasst nicht nur zeitlich fast das gesamte 20. Jahrhundert, sondern erschließt auch räumlich den gesamten Kontinent. Die Wanderungen der Familie Canetti lässt sie von Puzzleteil zu Puzzleteil springen und die Verknüpfung und Verzahnung der Teile herstellen. Aber ergibt sich so ein Ganzes? Kann es gelingen, das Puzzle vollständig und auf Dauer zusammenzusetzen? Die blinde Vertrautheit mit dem Puzzle Europa steht vor der Herausforderung, dass das Puzzle selbst permanent seine Form verändert. Der junge Elias kann sich noch auf eine relative Konstanz der Länderformen verlassen, als er seine Landkarte zusammensetzt, aber bald schon werden blutige Kriege die Länder Europas auf einen Haufen werfen, um sie in neue Formen zersägt wieder zusammenzusetzen. Aus dem Kinderspiel wird schrecklicher Ernst. Das einheitliche Bild der Landkarte Europas wird immer wieder zerstört, in seine Einzelteile aufgelöst, das Puzzle zerfällt. Folgt man seiner persönlichen Initiationsgeschichte, dann scheint es die Aufgabe des Schriftstellers Canetti zu sein, das durch Kriege zersprengte Europa im Werk zusammenzusetzen. Die Einheit, die als politische immer wieder zersprengt wird, in der Literatur aufs Neue zu bilden. Und nur jemand wie Canetti, der selbst in vielen europäischen Ländern lebte und sich oft neu zurechtfinden musste, scheint dazu in der Lage zu sein. Denn er kennt das Grundgesetz des Puzzles, das auch Georges Perec, ein französischer Schriftsteller und Filmemacher, formuliert. Das einzelne Puzzleteil für sich ist unerheblich, nur seine Verknüpfbarkeit mit anderen zählt. Einzeln betrachtet hat der Baustein eines Puzzles keine Bedeutung. Kaum ist es einem gelungen, ihn mit einem seiner Nachbarn zu verbinden, verschwindet der Baustein, hört er auf, als Baustein oder Einzelteil zu existieren. Man kann den Baustein eines Puzzles 3 Tage lang ansehen, ohne auch nur im Entferntesten weitergekommen zu sein. Was zählt, ist allein die Möglichkeit, diesen Baustein mit anderen Bausteinen zu verbinden. Nur die zusammengefügten Teile erlangen die Eigenschaft der Lesbarkeit. Die Eigenschaft der Lesbarkeit wollte Canetti auch seinem eigenen Puzzle-Leben geben, indem er eine Autobiografie verfasst. Und für sie wählt er wiederum die Form des Puzzles. Viele kleine Einzelteile, kurze Kapitel, die jeweils eine Szene beschreiben, reihen sich aneinander, verzahnen sich und sollen als Ganzes das Puzzle seines Lebens bilden und lesbar machen. Seit meinem 10. Lebensjahr ist es eine Art Glaubenssatz von mir, dass ich aus vielen Personen bestehe. Sie sind das eigentliche, das verborgene Leben meines Geistes. Viele Personen wie viele Puzzleteile, aus denen der Autor Canetti ein Ganzes formen muss. Doch wie soll das gehen, wenn dieser Autor selbst schon eine Vielzahl von Personen ist? Der Autor Canetti muss sich selbst erfinden, die Puzzleteile der inneren Masse zu einem Gesicht zusammensetzen. Und das tut er in seinem Werk, so wie sich ihm literarische Figuren immer mit realen vermischten und beide ineinander übergingen, so ist auch seine persönliche nicht von seiner literarischen Biografie zu trennen. Erzählen wollen wir von ihm daher, wenn auch nicht ausschließlich, anhand seiner Autobiografie und anhand seines theoretischen Werks und dessen zentralen Motiven. Denn so wie in die Autobiografie das Literarische, die Fiktionalisierung des eigenen Lebens hineinspielt, so in das theoretische Werk das Persönlichste. Unsere Puzzlesteine werden Motive sein, die sich durch Canettis Werk und Leben ziehen und die er bei aller Rastlosigkeit, bei allen Orts- und Gattungswechseln bewahrt. Es sind die Puzzlesteine seiner künstlerischen Existenz, die er auf seinen Reisen mitnimmt, um sie in seinen Werken immer wieder neu zusammenzusetzen. I sing this for your children. For all who do not need me, I'd like to tell my story. Said one of them, so bold. Oh yes, I'd like to tell my story. 'Cause you know I feel I'm seine Geschichte erzählen. Das wollte auch Elias Canetti. Einen nicht unbeträchtlichen Teil des Werks widmet er sich selbst. Und dennoch bleibt er seltsam distanziert. Wie in dem Lied von Leonard Cohen scheint auch er sich in Gold zu verwandeln, wenn er von sich erzählt, in etwas unnahbar Leuchtendes. Weder will er uns ein exemplarisches Leben vorführen, uns von etwas überzeugen, noch hat seine Autobiografie Züge von Aufdringlichkeit, Exhibitionismus und Selbstentblößungsmanie, wie zum Beispiel bei Rousseau. Ja, er scheint sich paradoxerweise sogar weiter zu entfernen, wenn er über sich selber redet. Ein Mann der Nähe war Canetti also nicht. Wie kann man sich ihm dann aber nähern? Vielleicht, indem man zuerst vom Berühren erzählt und von der Furcht davor. Das erste Motiv wird daher das Berühren sein. Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes. Überall weicht der Mensch der Berührung durch Fremdes aus. Nachts oder im Dunkel überhaupt kann der Schrecken über eine unerwartete Berührung sich ins Panische steigern. Nicht einmal die Kleider gewähren einem Sicherheit genug. Viel von diesem Sachverhalt ist in den Doppelsinn des Wortes angreifen eingegangen. Die Abneigung vor der Berührung verlässt uns auch nicht, wenn wir unter Leute gehen. Die Art, wie wir uns auf der Straße unter vielen Menschen in Restaurants und Eisenbahnen bewegen, ist von dieser Furcht diktiert. Die Promptheit der Entschuldigung, die man für eine unerwartete Berührung hat, die Spannung, in der sie erwartet wird, die heftige und manchmal tätliche Reaktion, wenn sie ausbleibt, der Widerwille und Hass, dieser ganze Knoten seelischer Reaktionen um die Berührung beweist, dass es hier um etwas sehr Tiefes, immer Waches und immer Verfängliches geht, etwas, das den Menschen nie mehr verlässt, sobald er die Grenzen seiner Person einmal festgestellt hat. So beginnt Canettis berühmte Studie über Masse und Macht. Am Anfang ist die Berührungsfurcht. Furcht, ja Ekel vor Berührungen war ihm schon als Kind alles andere als fremd. Und da die Berührungsfurcht für Canetti eintritt, sobald die Grenzen der eigenen Person festgestellt sind, wird die Berührung diese Grenzen wohl gefährden und ihre Auflösung androhen. Daher ist auch besonders der Kontakt mit Flüssigkeiten, also mit dem, was am deutlichsten Auflösung assoziiert, für den jungen Elias schwer erträglich. Vor allem dann, wenn sie sich mit einer auch emotionalen Zudringlichkeit paart, wie etwa bei den nassen Küssen des Großvaters. Er erschien zum Mittagessen, küsste uns ab, wobei auf meine Wange immer warme Tränen liefen. Ich wischte heimlich das Nass vom Gesicht ab, und obwohl ich von ihm fasziniert war, hatte ich jedes Mal den Wunsch, dass er mich nie mehr küssen möge. Eines Tages werden wir uns wehren, wir sind schon heute kampfbereit. Denn wenn sich die Ausländer vermehren, dann sind bald wir die Minderheit. Heimatland, Heimatland, wenn dich auch Feinde rings bedrohen, Heimatland, mein Heimatland, ich bleib dein treuer Sohn. Wenn das mein Vater wüsste in seiner rauhen Art, wie der mich nass und saftig küsste durch seinen dichten Bart. So schlimm wie in diesem Lied Georg Kreislers, das die Berührungsphobie ins Bitterböse und auch politisch Paranoische wendet, ist es zwar bei Canetti nicht bestellt, aber auch bei ihm zeigt sich der Zusammenhang von Berührung und schreckhaft imaginierter eigener Auflösung. Und zwar nicht nur im Falle des Großvaters, wie die folgende, ebenfalls dem ersten Band der Autobiografie entnommene Passage zeigt. Er beobachtete mich mit zuckriger Freundlichkeit. Ich fürchtete, er könne mich einmal mit seinem Bart streifen, und dann würde ich mich auf der Stelle in einen Sklaven verwandeln, der ihm alles zutragen müsste. Er wollte mir die Hand auf den Kopf legen, vielleicht um mich zu loben, aber ich wich ihr aus, indem ich mich blitzrasch duckte, und er schien ein wenig betroffen. »Ein stolzer Junge, den Sie da haben, gnädige Frau, lässt sich nur von Ihnen anrühren.« Dieses Wort »anrühren« ist mir im Sinn geblieben. Es hat mich zu meinem Hass gegen ihn bestimmt. Es fängt schon mit der Beobachtung des Beobachtens an. Sie ist zuckrig, also etwas Klebriges, das haften bleibt, als hätten die Augen Tentakeln. Und bereits das Streifen mit dem Bart, eine sehr diskrete Form der Berührung, wäre zu viel und löst Furcht aus. Die Berührung ist gleichbedeutend mit Sklaverei, also dem Verlust der Selbstintegrität und Identität. Die körperliche Distanz erzeugt und erhält das Selbst. Körperkontakt dagegen wäre Preisgabe des Selbst und ist nur als Besitzverhältnis denkbar. Von einem anderen berührt zu werden, heißt sich zu verlieren, ganz wie der Mensch, der in der Masse aufgeht. Schließlich muss es gar nicht mehr zur Handlung kommen, sondern schon das Wort »anrühren« reicht aus, um Ekel und Hass hervorzurufen. Sehr früh schon wurden Bücher zu Mitteln, die Distanz aufrechtzuerhalten. Es ist dabei nicht so, dass der junge Elias durch seine oft heimliche Lektüre der Wirklichkeit entflieht. Vielmehr helfen ihm die Bücher, einen Zugang zur Wirklichkeit zu finden, der diese weit genug von sich entfernt hält, damit sie nicht gefährlich wird, aber nahe genug heranholt, um sie zu verstehen und sich in ihr zurechtfinden zu können. Ich brachte alles, was ich damals erlebte, in einen Zusammenhang mit den Büchern, die ich las. Mit ihnen begann ein Leben, über das ich mir bewusst Rechenschaft ablegte. Und darin allein hing ich von niemandem ab. Vermittelt über die Bücher verliert die Wirklichkeit ihren Schrecken und ihre Zudringlichkeit. Sie wird gewissermaßen gefiltert erlebbar, und dieser Abstand garantiert die eigene Unabhängigkeit und Unversehrtheit. Wen wundert es da noch, dass der junge Elias am liebsten vor einer Wand sitzt, um sie zu lesen? Zu Hause im Kinderzimmer spielte ich allein. Eigentlich spielte ich wenig. Ich sprach zu den Tapeten. Die vielen dunklen Kreise im Tapetenmuster erschienen mir als Leute. Ich erfand Geschichten, in denen sie vorkamen. Teils erzählte ich ihnen, teils spielten sie mit. Ich hatte nie genug von den Tapetenleuten und konnte mich stundenlang mit ihnen unterhalten. Wenn die Gouvernante mit den beiden kleinen Brüdern ausging, trachtete ich allein bei den Tapeten zurückzubleiben. Ihre Gesellschaft war mir die liebste. Jedenfalls lieber als die der kleinen Brüder, bei denen gab es immer dumme Aufregungen und Störungen. Wenn die Kleinen in der Nähe waren, flüsterte ich bloß zu den Tapetenleuten. Aber dann verließen sie alle das Zimmer und ich legte ungestört los. Nur die Gouvernante, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, mir diese ungesunden Neigungen ganz abzugewöhnen, lähmte mich. In ihrer Gegenwart verstummten die Tapeten. Ob diese Neigung wirklich ungesund ist, darf man zwar bezweifeln. Manche würden sogar sagen, sie zeige eine besonders rege Fantasie. Diese Fantasie ist aber kein Selbstzweck. Sie hat zum Ziel, die aufdringlichen Brüder und Gouvernanten zu überspielen. Es ist die Wand, die sich belebt, während das lebendige Geschehen vor und hinter den Wänden letztlich die eigene Entfaltung, die Tapetenkreise, nur stört. Verursachen die Brüder durch ihre Eigenmächtigkeit Störungen und Aufregungen und rücken Canetti auf den Leib, hält die Tapetenwand, die zum Buch wird, diese auf Abstand? Wird die Wand und ihre eigentümliche Tiefe eine Alternative zur oberflächlichen Außenwelt der Spaziergänge? Die Schrift, und sei es nur das Muster der Tapeten, verlebendigt sich. Das eigentlich Lebendige erstarrt und lässt erstarren. Das Schweigen der Tapeten während der Anwesenheit der Gouvernante sagt alles. Ein anderes Mittel, die gefährdete Distanz aufrechtzuerhalten, ist das Rollenspiel. Die Rolle ermöglicht es, sich selbst bei der Interaktion mit anderen Menschen zu beobachten und so in die Kommunikation immer einen Moment der Distanz, einen Schutzraum zu integrieren. Schon früh übt sich der junge Elias in diesem Rollenspiel, wird aber durch das Verhalten seiner Mutter zum Teil auch dazu gedrängt. Ein Beispiel für eine solche aufgedrängte Rolle gibt er selbst in seiner Autobiografie. Als das nächste Mal Gäste kamen, platzierten sie sich alle im gelben Salon für eine Vorstellung. Ich wurde heruntergeholt und aufgefordert, die französische Geschichte herzusagen. Paul était seul à la maison. Und schon verzogen sich alle Gesichter zum Lachen. Ich wollte es ihnen aber zeigen und ließ mich nicht beirren. Ich sprach die Geschichte zu Ende. Als es soweit war, bogen sich alle vor Lachen. Mr. Calderon klatschte in die Hände und rief »Bravo, bravo!« Onkel Sam, der Gentleman, brachte den Mund nicht mehr zu und fletschte alle seine englischen Zähne. Mr. Innie streckte seine riesigen Schuhe weit vor, lehnte den Kopf nach hinten und heulte. Selbst die Damen lachten mit weit offenem Mund, als ob sie mich im nächsten Augenblick verschlingen wollten. Es war eine wilde Gesellschaft. Ich fürchtete mich und schließlich begann ich zu weinen. Dieser Auftritt wiederholte sich öfters. Wenn Gäste kamen, wurde ich gebeten, meinen Paul herzusagen. Aber es endete immer auf dieselbe Weise, nur dass manche sich daran gewöhnten, die Sache im Chor mitzusagen und mich so zwangen, wenn mir das Weinen zu früh kam und ich schon aufhören wollte, bis zum Ende weiterzumachen. Man erklärte mir nie, was so komisch daran war. Erst später, als ich in Lausanne Französisch sprechen hörte, begriff ich die Wirkung meines Paul auf die Gäste. Die Lehrerin hatte sich nicht die geringste Mühe gegeben, mir eine richtige französische Aussprache beizubringen. Keine schöne Situation für den kleinen Elias und auch kein sehr feiner Zug der Mutter, ihn so vorzuführen. Deutlich markiert Canetti seine Geschichte als unfreiwillige Vorstellung oder als Auftritt, also als ein Rollenspiel. Aber statt dass die Rolle Distanz einen Schutzraum ermöglicht, liefert sie den jungen Elias schutzlos dem Gelächter der Erwachsenen aus. Aus dieser Kränkung zieht Canetti jedoch nicht die Konsequenz, das Rollenspiel aufzugeben. Das Problem sieht er vielmehr darin, nicht gewusst zu haben, dass er eine Rolle spielt und so die schützende Distanz sich in eine demütigende Selbstentblößung verwandelte. Von nun an geht es darum, bewusst Rollen zu spielen. Canetti versucht, die Kontrolle über die Rollen zu erlangen. Dazu gehört zunächst, sich nicht auf eine Rolle festlegen zu lassen. Wenn ich ein Stück vorlese, spiele ich wirklich alle Rollen? Es würde mir nicht genügen, nur eine Rolle zu spielen, das wäre mir zu langweilig. Ich könnte schon Schauspieler sein, aber ich möchte wechseln. Wenn zwei oder drei Leute in einer Szene sind, habe ich es gern, die alle zu spielen. Ich bin mehr Dramatiker als Schauspieler. Der Schauspieler spielt nur eine einzige Rolle. Und das ist zu wenig. Erst die Möglichkeit, die Rollen zu wechseln, verschafft volle Souveränität, weil sie nicht nur eine Distanz zwischen wahrem inneren Selbst und Rolle installiert, sondern auch noch zwischen der einen und der anderen Rolle. Zudem hat der Schauspieler keine Kontrolle über seine Figur, sondern nur der Regisseur. Hat man in Berlin bereits Hebel abgeschworen, spielt man in der tiefsten Schweiz nix wie lebendige Autoren, hat man selbst in Düsseldorf Wagner ein bissel satt. Wir haben unsere Oper Burg und Josefstadt. Man muss nichts von Kunst verstehen, wenn man keine hat. Wir haben unsere Oper Burg und Josefstadt. Das Rollenspiel beschränkt sich bei Canetti aber keineswegs auf die Rolle des Autors, des Dramaturgen seiner Stücke oder später des öffentlichen Intellektuellen. In vielen Erinnerungen an Canetti wird betont, dass auch die privaten Treffen immer etwas von einer Aufführung gehabt hätten. Wie alle großen Selbstinszenierer sei Canetti ein großartiger Unterhalter gewesen, wenn auch nicht ohne Bosheit und Eitelkeit. In einem Interview aus den 70er Jahren plaudert er dahingehend aus der Schule. Auf die zugegebenermaßen etwas verfängliche Frage des Interviewers, ob er sich denn auch mit Menschen abgebe, die ihm geistig nicht gewachsen seien, antwortet er leicht entsetzt: Natürlich tue er das, nur um der Sache dann doch eine merkwürdige Wendung zu geben. Aber nein, um Gottes Willen, nein. Mich interessieren alle Menschen, immer schon. Auch in Wien schon. Am liebsten bin ich in Wien in die Beißeln gegangen. Allerdings kommt da etwas hinzu, was Sie vielleicht ablehnen werden, was man moralisch anzweifeln könnte. Ich spiele sehr gern, weil ich mich ja auch als Dramatiker sehr empfinde. So wie ich die Rollen eines Stückes gern lese, werde ich auch einen Menschen, der ganz einfach ist und sehr primitiv in seiner Ausdrucksweise, nicht erdrücken wollen mit irgendwelchen Sachen, die ihn gar nicht interessieren, sondern werde so zu ihm sprechen, wie er zu mir. Dazu muss ich ein bisschen eine Rolle spielen, nicht eine übelwollende, aber ich muss mich seinem Sprachschatz anpassen. Das ist bei mir eine nicht ganz reine Sache, denn ich liebe das auch, verschiedene Menschen zu sein. Ich wäre gern viele Menschen. Ich wäre am liebsten 50 verschiedene Leute. Das wäre mein größtes Vergnügen, wenn ich das könnte. Liest man diese und ähnliche begrüßenswert ehrliche Selbstbeschreibungen, so kann der Eindruck aufkommen, dass sich zwischen dem kleinen Elias, der vor der gemusterten Wand sitzt, und dem späteren etablierten Autor gar nicht so viel geändert hat. Auch seine späteren Gesprächspartner scheinen zu bloßen Tapetenleuten zu werden. Anhand von Canettis Beiselbegegnung wird der Mechanismus von Distanz und Annäherung sehr deutlich. Indem er eine Rolle spielt und nur indem er eine Rolle spielt, vermag sich Canetti dem sogenannten einfachen Mann zu nähern. Die Rolle, die sprachliche Maske, garantiert ihm eine Distanz, so nahe er dem Mann auch sonst kommen mag. Zugleich bleibt auch die hierarchische Distanz intakt. Es ist Canetti, der die sprachliche Rolle des einfachen Mannes einnehmen kann. Umgekehrt wäre das nicht möglich. Darum ist er auch nur der einfache Mann, während Canetti der vielfache ist. Wie schon im früheren Beispiel geht es darum, die Rollen, hier die Sprachspiele wechseln zu können. Erst das verschafft volle Souveränität und damit die Möglichkeit der Unberührbarkeit. Als ein Maskenspiel ist auch Canettis erster und einziger Roman Die Blendung konzipiert. Das formale Schema ist die sogenannte akustische Maske, ein Konzept, das Canetti von seinem zunächst verehrten, dann verachteten Lehrmeister Karl Kraus übernahm. Jeder Figur ist eine bestimmte sprachliche Physiognomie mit spezifischen semantischen und syntaktischen Eigenheiten zugeordnet. So entstehen autistische Sprechmonaden, die sich nicht berühren, sondern gemäß ihrer eigenen Logik vor sich hinplappern. Und auch sonst ist der Roman ein in der Literatur singuläres Dokument der Berührungsfurcht. Im Zentrum der Handlung steht der Gelehrte Keen, monomanisch und bibliomanisch, ein Experte für die chinesische Kultur, also des mauerbauenden Volks par excellence. Und Mauern baut auch Keen gegen seine Umwelt. Die Wohnungstüre war durch 3 komplizierte Schlösser gesichert. Er sperrte sie auf, durchschritt den Vorraum und betrat sein Arbeitszimmer. Dann schritt er ein paar Mal durch die gerade Flucht der 4 hohen, weiten Räume, die seine Bibliothek bildeten. Sämtliche Wände waren bis zur Decke mit Büchern ausgekleidet. Die Seitenfenster waren vor Jahren nach hartem Kampf mit dem Hausbesitzer zugemauert worden. Täglich, bevor er sich an den Schreibtisch setzte, segnete er Einfall und Konsequenz, denen er die Erfüllung seines höchsten Wunsches dankte, den Besitz einer reichhaltigen, geordneten und nach allen Seiten hin abgeschlossenen Bibliothek. So wie Keens wichtigster Forschungsgegenstand die Chinesen eine Mauer um ihr Imperium bauten, um es zu schützen, so baut auch Keen um sein eigenes Imperium Mauern, um das Reich des Geistes, die Gelehrtenrepublik, die eher eine absolute Monarchie ist. In diese hermetische, gegen jeden Kontakt mit der Außenwelt sorgsam immunisierte Welt bricht die Haushälterin ein, die Keen in einem unbedachten Moment heiratet. Da er dennoch jede Berührung, und sei es nur eine verbale, es herrscht Schweigegebot, vermeidet, kommt es sehr bald schon zum Krieg zwischen den beiden. In diesem Krieg sind die Waffen ungleich verteilt, während die Frau immer grober und handgreiflicher wird, um irgendeine Reaktion aus dem hermetischen Keen herauszubringen, schottet sich dieser immer mehr ab. Auf dem Höhepunkt dieser Auseinandersetzung, im zentralen Kapitel »Die Erstarrung«, perfektioniert Keen seine Abschließungsstrategie. Da erstarrte Keen. Seine Augen blickten ins Weite. Er versuchte, sie zu schließen. An ihrer Weigerung erkannte er sich als ägyptischer Priester von Granit. Er war zur Statue erstarrt. Sobald er den steinernen Zustand erreicht hatte, prüfte er die Härte des Materials, indem er mit den Schenkeln einen leichten Druck gegen den Stuhlboden ausübte. Langsam wich seine Furcht einem starken Gefühl der Ruhe. Vor Stein wird sie sich hüten. Wer wäre so dumm, sich an Stein die Hand zu verletzen? Er gedachte der Steinkanten seines Körpers. Stein ist gut, Steinkanten sind besser. Sie hatte es gewagt, ihn zu berühren, als wäre er ein gewöhnlicher Mensch. Man züchtigte sie, indem man sich selbst in Stein verwandelte. An dessen gewaltiger Härte wurden ihre Pläne zu Schanden. Auf das Wagnis der Berührung folgt die Versteinerung, die Verhärtung, die zur Unberührbarkeit führt. Was wir im heutigen psychologischen Jargon als passive Aggression bezeichnen würden, ist für Keen eine Immunisierungsstrategie gegen Berührungen jeder Art. Indem er versteinert, will er sich gegen jede Berührung, sei sie körperlicher oder seelischer Art, unempfindlich machen. So wie Keen buchstäblich versteinert, um keinerlei Berührung zu spüren, so ist ihm auch die Schrift eine steinerne Mauer, die festen Halt und Ordnung in eine chaotische Welt bringt. Die Verkörperung dieses Verständnisses von Schrift ist die Bibliothek, die Mauer aus Büchern, die die zugemauerten Fenster in seiner Wohnung ersetzt. Auf eine ähnliche Weise hat ein anderer Intellektueller die Buchstaben beschrieben. Obwohl Canetti später Odysseus als große Leitfigur des Romans bezeichnen wird, so drängt sich doch der Eindruck auf, dass bei der Konzeption seiner Hauptfigur noch eine weitere legendäre Gestaltpate gestanden hat. Keen, der Sinologe, erinnert in seinem Auftreten an Kant, den laut Nietzsches berühmter Formel »Chinesen aus Königsberg«. Eine Verbindung, die auch auf der Textoberfläche immer wieder hergestellt wird. Keen, berühmt geworden mit einer Schrift über Konfuzius und Kant, wird im Roman als rigider Vertreter der kantianischen Pflichtethik bezeichnet. Dass beide diverse Charakterzüge teilen, von dem starren, ritualisierten Tagesablauf bis hin zur Misanthropie, versteht sich von selbst. Es ist aber vor allem die Berührungsfurcht, verbunden mit der Vorstellung von Schrift als Schutzraum, die beiden gemeinsam ist. Alles beginnt bei dem Organ des Berührtwerdens schlechthin, dem Herzen. Wenn Keen sein Herz versteinern lässt, so schließt es Kant in der viel zu engen Gruft seiner Brust ein. Aus der flachen Tiefe seines Körperraums berichtet Kant in seinem späten Text »Streit der Fakultäten« folgendes. »Ich habe wegen meiner flachen und engen Brust, die für die Bewegung des Herzens wenig Spielraum lässt, eine natürliche Anlage zur Hypochondrie, welche in früheren Jahren bis an den Überdruss des Lebens grenzte.« Die Beklemmung ist mir geblieben, aber über ihren Einfluss auf meine Gedanken bin ich Meister geworden. Durch Abkehrung der Aufmerksamkeit von diesem Gefühle, als ob es mich gar nichts anginge. So wie bei Keen geht es auch bei Kant um das Sich-Einrichten in einer klaustrophobischen Enge, um die Verengung der Welt, ihre Zusammenziehung in einem Bunker und Panic Room. Dieser Panic Room ist zunächst der Körper selbst. Der Körper ist ein Sarkophag, ein Steinsarkophag, in den auch Keen seinen Körper verwandelt. Darunter schlägt das Herz an die viel zu engen Wände. Aber anstatt sich zu öffnen, kehrt sich Kant von diesem Gefühl ab, so wie auch Keen nur das Absehen kennt. Fortan geht es ihn nichts mehr an, berührt es ihn nicht mehr. Der engbrüstige Kant und der in sich selbst und in seine Bibliothek eingemauerte Keen entdecken beide die Bücher und die Schrift als Garanten ihrer Weltdistanz. Kurz nach der Passage über sein enges Herz macht sich Kant, genau wie Keen, Gedanken über die Festigkeit der Schrift und er kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Zunächst schildert er das Symptom, dem die Schrift abhelfen soll. Die krankhafte Beschaffenheit des Patienten, die das Denken, insofern es ein Festhalten eines Begriffs ist, erschwert, bewirkt einen spastischen Zustand des Gehirns als ein Unvermögen bei dem Wechsel der aufeinanderfolgenden Vorstellungen, die Einheit des Bewusstseins zu wahren. Diejenige Krankheit hat mich für eigene Kopfarbeiten gleichsam desorganisiert. Es steht viel auf dem Spiel. Nichts Geringeres als die Einheit des Bewusstseins ist in Gefahr. Aber worin besteht die Gefahr, die Kant hier gleichermaßen beschwört wie pathologisiert? Im Springen der Gedanken, die keiner vorgegebenen Ordnung folgen, sondern sich gewissermaßen verselbstständigen. Diesen losgelassenen Gedanken steht die Definition des Denkens als Festhalten eines Begriffs entgegen. Ähnlich wie Kant hasst auch der spezialisierte Gelehrte Keen nichts mehr als Gedankensprünge. Texte müssen sich nach der Ordnung der Logik und der Einheit entwickeln, sonst sind sie nichts wert. Einem Studenten, der Schiller liest, rät er doch lieber gleich Kant zu lesen. Dem sprunghaften Künstler, der die Gedanken des Theoretikers virtuos umsetzen will, zieht er die logische Begriffsentfaltung vor. Wie für Kant ist auch für Keen jede geistige Betätigung, die sich nicht dem Festhalten eines Begriffs unterordnet, pathologisch. Um die Einheit des Bewusstseins zu wahren und die Gedanken am Springen zu hindern, reicht es aber nicht aus, sie als Begriffe festzuhalten. Sie müssen auch in eine Form gegossen werden, die dieses Festhalten auf Dauer sicherstellt. Und hier kommt das Buch, das Schriftbild, ins Spiel. Getreu der formalen Strenge des Gelehrten und der erst sehr viel später sprichwörtlich gewordenen Devise vom Ornament als Verbrechen, konstatiert Kant: Buchstaben haben doch als Malerei schlechterdings nichts Schönes an sich. Es geht nicht darum, durch schöne Gestaltung der Schrift berührt zu werden, sondern darum, dass die Schrift die Last der Gedanken tragen kann. Das Schriftbild soll gerade kein Bild sein. Jede Verzierung muss vermieden werden, um das Festhalten des Begriffs zu garantieren. Und so schimpft Kant in einem Fort auf die elende Ziererei der Buchdrucker. Ich darf also dazu auffordern, damit nicht, so wie in Marokko, durch weiße Übertünchung aller Häuser ein großer Teil der Einwohner blind wird, die Buchdrucker unter Polizeigesetze zu bringen. Wem es nicht gelingt, die Gedanken einzusperren, der soll selber eingesperrt werden. In der Gelehrtenrepublik herrscht Friedhofsruhe. Wie Kants Brust, wie Kiens Steinkörper, ist auch das Buch mit seinen Deckeln, die man zuschlagen kann, ein Sarkophag, in dem die Buchstaben bewegungslos in geordneten Reihen verharren, begraben wie die berühmten chinesischen Terrakotta-Soldaten. Im Namen dieser inneren Buchsicherheit erlässt Kant nun seine Auflagen an die Buchdrucker. Auf die Frage, welches Druckbild dem Festhalten des Begriffs am besten entsprechen würde, antwortet er sich selbst: Mit breitkopfschen Lettern, die ihrem Namen Buchstaben, gleichsam bücherne Stäbe zum Feststehen, besser entsprechen. Schrift wie aus Stein gehauen. Unempfindlich und fest wie der versteinerte Körper Kiens. Kant nimmt den Buchstaben beim Wort. Wie für Kien, so sind auch für ihn die Buchstaben eherne Stäbe zum Feststehen. Etwas, das festen Halt und Ordnung garantiert. Schrift ist dazu da, Feststellungen zu betreiben. Der Buchstabe dient der Buchstabilisierung. Die Typografie muss die Feststellung im festen Stand der Buchstaben abbilden. Das Stäbern Festgestellte ist das Gefäß des Begriffs, der wiederum vom Denken festgehalten werden muss, um die Einheit des Bewusstseins zu erhalten. Ahnherr von Kien wie Kant ist Kain. Sie sind die Gezeichneten und die Ackerbauern, die Antinomaden, die das Feld der Schrift und der Wissenschaft in geraden Linien beackern und pflügen. Und der Kant dennoch durch sein regelmäßiges Auftreten während Universitätsvorlesungen in Panik versetzt, da er ihn für einen Vorboten der Erblindung hält. Die Blindheit aber fürchtet Kant mehr als alles andere. Und auch diese Angst teilt er mit Canettis Figur Kien. Nicht umsonst heißt der Roman »Die Blendung«. Kien schwor sich, sobald ihn Blindheit bedrohte, freiwillig zu sterben. Immer wenn er einem Blinden begegnete, ergriff ihn dieselbe peinliche Angst. Blinde beunruhigten ihn. Er begriff nicht, warum sie ihrem Leben kein Ende machten. Selbst wenn sie die Blindenschrift beherrschten, waren ihre Lesemöglichkeiten beschränkt. Für Kien, der die Welt nur durch Bücher, also durch Lesen, wahrnimmt, wäre die Blindheit gleichbedeutend mit Selbst- und Weltverlust. Umso schlimmer, wenn die Lektüre selbst der Blindheit Vorschub leistet. Und so kehrt in Kants Krise die Ziererei der Buchdrucker zurück. Die Helligkeit, die die Buchstaben vermischt, entspricht der weißen Übertünchung der Häuser in Marokko, die ihre Einwohner erblinden lässt. Auf der bildlosen, skelettierten Oberfläche der Zeilen erscheint der arabische Agent des Bildes, die Arabeske. Eigentlich ein Fall für die Schriftpolizei, aber die ist längst desertiert. Denn als Vorbote der endgültigen Blendung besteht die Krise in einer Auflösung der Ordnung des Textes und der Schrift. Die Buchstaben, die Stäbern festgestellten, verwirren sich. Die ehernen Mauern wanken, das Steinerne verflüssigt sich. Unter solchen Bedingungen wird das Festhalten des Begriffs unmöglich. Mit dem Verlust des Festen der Schrift verflüchtigt sich auch die Einheit des Bewusstseins. Es droht der Verlust des Denkens und damit auch der Verlust der Identität. Mit einem Wort, der Wahnsinn. In diesem zugespitzten, krisenhaften Moment, in dem die Buchstaben zu tanzen beginnen, öffnet sich der Sarg des Textes. Und aus ihm steigt ein Gespenst. Zufälligerweise kam ich darauf, wenn sich jenes Phänomen ereignete, meine Augen zu schließen, meine Hand darüber zu legen. Und dann sah ich eine hellweiße, wie mit Phosphor im Finstern auf einem Blatt verzeichnete Figur mit einem auf der konvexen Seite ausgezackten Rande, welche allmählich an Helligkeit verlor und in obbenannter Zeit verschwand. Gespenstisch, in der Tat. Für einen Moment blickt Kant in das Herz des Textes. Diese Erscheinung geht einher mit einer Blendung der Augen, dem Organ der Distanz. Und mit diesem Organ verschlingt es zugleich die ihm zugeordnete Struktur der Schrift. Die Zeichenordnung verwirrt sich. Der Text ist destabilisiert, die stäbernen Reihen verschwinden. Und genau deswegen kann das erscheinen, was in ihnen gefangen werden sollte. Das Berührende, das Gespenst, das in den Buchstaben haust, in den Mauern der Schrift spukt und sie zum Einsturz bringt. Doch die Geisterstunde währt nur kurz. Der Gegensatz des Festgestellten ist flüchtig und genauso flüchtig macht er sich wieder davon. Nach der Erscheinung ist alles wie vorher, die Mauer der Buchstaben ist wieder errichtet. Die Geisterstunde entlässt einen erleichterten, aber auch leicht ratlosen Gelehrten, der aus seinem Erklärungsnotstand kein Hehl macht. Ich möchte wohl wissen, ob diese Beobachtung auch von anderen gemacht und wie diese Erscheinung zu erklären sei. So lautet der allerletzte Satz von Kants »Der Streit der Fakultäten«. Canettis Roman ist letztlich nichts anderes als ein langer Antwortbrief auf diesen Appell des Philosophen. In der Tat hat ein anderer die gleiche Beobachtung gemacht, nämlich Canettis Hauptfigur Keen. Auch er erlebt die Auflösung der Ordnung, der Buchstaben, die Verflüssigung der Schriftmauer. Am Ende des Romans, in einer Wiederaufnahme und Verschärfung der Kantschen Krise, beginnen die Buchstaben in den Büchern tatsächlich vor Keens Augen zu tanzen. Und was Schutz gegen die Schläge bieten sollte, schlägt nun selbst zu und zurück. Keen versteckt sich in deinem Buch. Auf dem Schreibtisch liegt es. Er will darin lesen. Die Buchstaben tanzen auf und ab. Kein Wort ist zu entziffern. Ich bitte um Ruhe. Vor seinen Augen flimmert es glutrot. Aber das Buch ist ja gar nicht offen. Er hat vergessen, es aufzuschlagen. Er schlägt es auf. Er schlägt die Hand darauf. Jetzt hab ich dich. Lies, lass, nein, au! Aus der ersten Zeile löst sich ein Stab und schlägt ihm eine um die Ohren. Blei. Das tut weh. Schlag. Schlag. Noch einer. Noch einer. Eine Fußnote tritt ihn mit Füßen. Immer mehr. Er taumelt. Zeilen und ganze Seiten, alles fällt über ihn her. Die schütteln und schlagen ihn, die beuteln ihn, die schleudern ihn einander zu. Blut! Lasst mich los, verdammtes Gesindel! Mit gewaltiger Kraft packt er das Buch und klappt es zu. Da hat er die Buchstaben gefangen, alle, und lässt sie gewiss nicht mehr frei. Nie. Im nun aufgeschlagenen Buch kann das Herz des Textes plötzlich freischlagen. So tanzen und springen die Buchstaben aus ihren Schlachtreihen heraus, fallen die Zeilen über den Leser her, und es ist nicht zuletzt Kants Fußnote, die hier Tritte austeilt. Was gegen Berührung immunisieren sollte, berührt nun selbst, reißt mit Gewalt die Barrieren nieder, die durch die Bibliothekswände errichtet wurden. Und auch Kiens letzter Einschlussversuch versagt. Buchstaben klappern im Buch, sind gefangen und können nicht heraus. Blutig haben sie ihn geschlagen. Er droht ihnen mit dem Feuertod. Ohnmächtig pochen die Buchstaben, öffnen sie. Nie! Im Namen des Gesetzes, Schwätzes. Machen sie auf, Lauf, sofort, fort. Die wollen seine Tür erschlagen. Krach, krach, krach. Schwerer werden die Schläge. Krach, krach! Sie nahmen die feindlichen Schanzen, verschanzen! Ho, ruck, krach! Ho, ruck, krach! Hörbar wird, wie sehr sich Canetti bemüht, im Fall der Schutzmauern auch die Ordnung des Erzählens zu verwirren. Kiens akustische Maske bröckelt, seine sonst wohlgesetzten inneren Monologe lösen sich auf in eine Folge komikhafter Einschübe. Kein Begriff kann in diesem Wirbel mehr festgehalten werden. Die Einheit des Bewusstseins zerfällt im Angesicht der auseinanderspringenden Worte. Im rasenden Tanz der Buchstaben wendet sich die Berührungsfurcht am Ende gegen sich selbst. Kien zündet seine Bibliothek an und verbrennt inmitten seiner zu Asche werdenden Bücher. Bei Kant endet die Krise mit der Restaurierung der festgestellten Schrift, mit der Buchstabenmauer, die gegen die Berührung abschirmt. Bei Canetti dagegen führt die Befreiung von den Feststellungen zu einem katastrophischen Ende. Der Tanz der Buchstaben ist ein Totentanz. Die ehernen Stäbe prügeln auf ihren Erbauer ein. Noch hier und erst recht hier ist jede Berührung ein kleiner Tod. Faces and names, I wish they were the same. Faces and names only cause trouble for me. Faces and names. If we all looked the same and we all had the same name, I wouldn't be jealous of you. Are you jealous of me? Faces and names. I always fall in love with someone who looks the way I wish that I could be. I'm always staring at someone who looks. Ladies and gentlemen, Harry's Harbor Bazaar is proud to present under the pink top tonight, Human. Draußen vor der Grottenbahn, bevor die Fahrt begann, gab es das Maul der Hölle. Es öffnete sich rot und riesig und zeigte seine Zähne. Kleine Teufel steckten Menschen, die sie an Gabeln aufgespießt hatten, in dieses Maul, das sich langsam und unerbittlich schloss. Aber es öffnete sich wieder. Es war unersättlich. Nie war es müde. Nie hatte es genug. Es war, wie Fanny das Kindermädchen sagte, Platz in der Hölle, um die ganze Stadt Wien und alle ihre Menschen zu verschlingen. So schildert Elias Canetti eine seiner ersten Erfahrungen der Einverleibung auf dem Prater in Wien. Und bereits diese Erfahrung ist von einer gewissen Angstlust geprägt. Die Drohungen des Kindermädchens nimmt Canetti so auf, wie sich Kinder Gruselgeschichten anhören, mit halbem Glauben, aber ganzer Aufmerksamkeit. Das sich öffnende und wieder schließende Höllenmaul ist aber nur die Ouvertüre für die eigentliche Attraktion. Durch diesen Vormagen geht es in den eigentlichen Magen, in die Grottenbahn. Und auch sie hält wohlige Schrecken der Zerstörung bereit. Ich setzte mich eilig ins Gefährt, eng an sie gedrückt, damit auch für die Kleinen Platz sei. Es gab vieles in der Grottenbahn, aber nur das eine zählte. Das Erdbeben von Messina. Da war die Stadt am Blauen Meer, die vielen weißen Häuser am Hang eines Berges. Fest und ruhig stand alles da. Der Zug blieb stehen und nun war die Stadt am Meer zum Greifen nahe. In diesem Moment sprang ich hoch. Fanny, angesteckt von meiner Angst, hielt mich hinten fest. Da donnerte es schrecklich. Es wurde finster, der Boden rüttelte, wir wurden geschüttelt, es donnerte wieder, es blitzte laut. Alle Häuser von Messina standen grell in Flammen. Der Zug setzte sich in Bewegung, wir verließen die Trümmerstätte. Was dann noch kam, sah ich nicht. Taumelnd verließ ich die Grottenbahn und dachte, nun werde alles zerstört sein. Der ganze Wurstelprater, die Buden und drüben die riesigen Kastanien. Durch das Höllenmaul geht es in die Grottenbahn und so wie draußen beim Warten die Menschen vom Höllenmaul zerknirscht werden, so werden drinnen die Häuser vom Erdbeben zerknirscht. Wieder von der Bahn ausgespuckt ist die Erfahrung der Zerstörung so überwältigend, dass sich der Kleine wundert, warum sie nicht auf die Umgebung übergegriffen hat, warum die Prophezeiung des Kindermädchens nicht Wirklichkeit geworden ist und die ganze Stadt Wien von den teuflischen Zähnen des Höllenmauls zermalmt wurde. Das Innere der Grottenbahn gibt dem kleinen Elias einen ersten Einblick in das, was er später in seinem Buch »Masse und Macht« die Eingeweide der Macht nennen wird. Die ultimative Form der Zerstörung, das Zermalmen, wird von ihm für immer mit dem Maul, mit der Einverleibung verbunden bleiben. Der höchste Grad von Zerstörung durch Druck, die Zermalmung, ist der Hand nicht mehr möglich. Dafür ist sie zu weich. Die Zermalmung setzt ein sehr großes mechanisches Übergewicht voraus, ein hartes Oben und Unten, zwischen denen zermalmt wird. Die Zähne leisten hier, was die Hände nicht vermögen. Im Allgemeinen denkt man nicht mehr an etwas Lebendes, wenn von Zermalmung die Rede ist. Der Prozess als solcher ist schon weit ins Anorganische gerückt. Am ehesten wird man das Wort in Verbindung mit Naturkatastrophen gebrauchen. Naturkatastrophen wie das Erdbeben von Messina, das in der Grottenbahn auf dem Prater nachgespielt wurde. Um diese ultimative Zerstörung zu erfahren, darf es keine Distanz mehr geben. Der immer noch distanzierte, weil vom Körperrumpf entfernte Handgriff reicht dazu nicht aus. Die vollständige Zerstörung, das restlose Vertilgen, leistet nur die Einverleibung und sie quetscht auch noch den letzten Rest an Leben heraus, bis nur noch anorganische Partikel übrig sind. So wird das Maul, das sich öffnende Innere, in das man gezogen wird, für Canetti zum Sinnbild der endgültigen Vernichtung, ein Sinnbild, das bei allem Schrecken die frühe Faszination bewahrt. Die eigentliche Einverleibung beginnt im Mund. Der enge Schlund, durch den alles Erbeutete hindurch muss, ist für die wenigen, die noch so lange leben, der letzte aller Schrecken. Immer war die Fantasie des Menschen mit diesen Etappen der Einverleibung beschäftigt. Das starrend geöffnete Maul der großen Bestien, die ihn bedrohten, hat ihn bis in seine Träume und Mythen verfolgt. Entdeckungsfahrten ihren Rachen hinunter waren ihm nicht weniger wichtig als die übers Meer und sicher genauso gefährlich. Die Entdeckungsfahrt des jungen Elias in der Grottenbahn wird zur Fahrt in die Untergründe und Grotten des kollektiven Unbewussten. Hier begegnet er den elementaren Ängsten des Menschen. Es sind nicht die großen Entdeckungsfahrten über den Ozean in die äußerste Fremde, die Canetti am meisten faszinieren, sondern die Fahrten ins dunkle Innere, die durchaus auch das eigene Innere sind. Und durch das Höllenmaul hindurch sieht er auch die Hölle, die die Menschen ihresgleichen bereiten. Die Zähne sind die bewaffneten Hüter des Mundes. In diesem Raum ist es wirklich eng. Er ist das Urbild aller Gefängnisse. Was da hineingerät, ist verloren. Die Bereitwilligkeit, mit der Maul oder Mund sich öffnen, die Endgültigkeit, mit der sie einmal zugemacht, geschlossen bleiben, erinnert an die gefürchteten Haupteigenschaften des Gefängnisses. Man wird nicht fehlgehen in der Annahme, dass eine dunkle Beeinflussung dieser durch das Vorbild des Mauls wirklich stattgefunden hat. Die Fahrt, die als Kindervergnügen auf dem Rummelplatz begann und zum Schrecken historischer Naturkatastrophen führte, endet nun bei den menschlichen Strafinstitutionen. So verleibt sich das Motiv der Einverleibung selbst immer mehr Bezüge ein, bis sich buchstäblich die gesamte menschliche Existenz im Höllenmaul versammelt findet. Das gilt auch für das Motiv der ersten Stunde, die Berührung. Die Einverleibung ist das Pendant zur Berührungsangst, denn die Berührung ist der erste Schritt zur Einverleibung, wie es Canetti in seiner Phänomenologie der Jagd verdeutlicht. Nach dem Heranschleichen und dem Sprung erfolgt dann die erste Berührung. Sie ist vielleicht das, was man am meisten fürchtet. Die Finger tasten, was dem Körper bald ganz gehören wird. Das Tasten als Berührung ist der Vorbote des Schmeckens. Die Hexe im Märchen lässt sich einen Finger herausstrecken, um zu fühlen, ob ihr Opfer fett genug ist. Was mit der Berührung beginnt, endet unweigerlich mit der Einverleibung. Und von diesem Ende her gedacht, wird die Berührungsangst verständlich. Dass nicht jede Berührung so endet, lässt Canetti dabei aber außer Acht. Er kennt, zumindest in seiner schriftstellerischen Arbeit, keine Kussmünder, sondern nur Höllenmäuler. Vielleicht wird die Überempfindlichkeit gegen Berührungen aber gerade durch die frühen Erfahrungen mit der Einverleibung ausgelöst. Jedenfalls berichtet Canetti in seiner Autobiografie von meiner empfindsamen Haltung in allen Fragen des Fressens und Gefressenwerdens. Eine Haltung, die von seinen Verwandten nicht unbedingt geteilt wird, wie die folgende Episode mit seiner Mutter, die bedenkliche Ähnlichkeit mit der Hexe aus dem Märchen hat, verdeutlicht. Sie schilderte, wie Gänse in ihrer Kindheit gemästet wurden, und während ich vor Empörung und Mitleid verging, bemerkte sie, wie gut solche fetten Gänse schmeckten. Sie war sich der Grausamkeit der Mastprozedur sehr wohl bewusst, und der unerbittliche Daumen einer Magd, die mehr und mehr Maisbrei in den Schnabel des Vogels stopfte, den ich nur aus ihrer Schilderung kannte, wurde zum Schreckensbild von Träumen, in denen ich selbst zur Gans geworden, gestopft und gestopft wurde, bis ich schreiend erwachte. Sie war imstande zu lächeln, wenn sie von solchen Dingen sprach, und ich wusste, dass sie dann an den Geschmack von Gänsen dachte. Bereits in dieser frühen Erinnerung wird deutlich, wie stark die Einfühlung des Kindes in Fragen der Einverleibung war. Ohne Probleme kann er sich selbst als Gans vorstellen, die gestopft wird. Dass hier die Mutter zur Kontrahentin, zur Agentin der Einverleibung wird, ist sicher kein Zufall, denn natürlich ist die Mutter das erste Sinnbild der Einverleibung, der symbiotischen Verbundenheit mit einem anderen Körper und der notwendigen Abnabelung, die dem jungen Elias durchaus schwerfällt. Hinzu kommt die Angst, die kühle Strenge der oft mythisch verklärten Mutter zu spüren, etwas, das sie sagt, in den falschen Hals zu bekommen, sodass ihm wieder das Maul gestopft wird. Noch deutlicher wird der Ernst, den das Kind bei Fragen der Einverleibung an den Tag legte, bei der folgenden Schilderung einer Schulexkursion. Auch dem Lehrer, so scheint es, ist die Empfindlichkeit des jungen Elias aufgefallen. Als es soweit war und wir durch das Schlachthaus gingen, ließ er mich nicht von seiner Seite. Jede Einrichtung erklärte er, als sei sie den Tieren zuliebe erdacht. Seine Worte legten sich als schützende Schicht zwischen mich und alles, was ich sah. Wenn ich es heute bedenke, kommt es mir vor, als habe er sich wie ein Priester aufgeführt, der einem den Tod wegredet. Seine Absicht gelang ihm. Ich nahm es alles ohne Gefühlsausbruch ruhig auf. Er mochte zufrieden sein, bis er uns etwas zeigte, das alles zunichte machte. Wir kamen an einem eben geschlachteten Mutterschaf vorbei, das offen vor uns dalag. In seiner Fruchtblase schwamm winzig ein Lamm, kaum einen halben Daumen lang. Kopf und Füße waren deutlich zu erkennen. Doch alles an ihm war so, als ob es durchsichtig wäre. Vielleicht hätten wir es nicht bemerkt. Er hielt uns an und erklärte uns mit seiner weichen Stimme, was wir sahen. Wir waren alle um ihn versammelt. Er hatte mich aus dem Auge gelassen, doch jetzt sah ich ihn an und sagte leise, »Mord«. Das Wort kam mir von der eben verflossenen Kriegszeit her leicht über die Lippen, aber ich glaube, ich war in einer Art von Trance, als ich es sagte. Er muss es gehört haben, denn er unterbrach sich und sagte, jetzt haben wir alles gesehen, und führte uns, ohne noch einmal anzuhalten, aus dem Schlachthaus hinaus. Heute weiß ich sehr wohl, dass er mir über etwas hinweghelfen wollte, über das Hinwegzukommen mir nicht erlaubt war. Auf seine Weise hat auch er sich dem Schlachthaus gestellt. Der heilige Ernst einer Grenzerfahrung umgibt die Szenerie bis zum abschließenden, tranceartig gesprochenen Mord, dem endgültigen vernichtenden Urteil über die Vernichtung. Natürlich hat der Besuch auch eine zeitbezogene, symbolische Bedeutung. Er verweist auf das Schlachthaus, zu dem Europa im Ersten Weltkrieg gerade geworden ist und bald wieder werden sollte. Aber als Initiation geht die Erfahrung sogar noch über diese symbolische Ebene hinaus und nähert sich einer existenziellen, anthropologischen Grunderfahrung. Letztlich geht es um das Fleischopfer, das nun aber nicht mehr den Göttern dargebracht wird, sondern den Menschen selbst zur Einverleibung. Dass dies nur durch Tötung von Leben möglich ist, diese Einsicht diente laut Canetti der Initiationsritus. Sich ihm gestellt zu haben, ohne über diese schreckliche Wahrheit hinwegzukommen, sondern sie als Dokumentarist und empfindsamer Künstler immer wieder zur Sprache zu bringen, das macht für ihn seine Dignität als Autor aus. It opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said, I've had a vision. And you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Verständlich ist der Schrecken, der den jungen Elias beim Besuch im Schlachthaus befiel. Weniger verständlich ist es, wie seine Mutter mit der Empfindsamkeit ihres Sohnes gegenüber der Einverleibung umging. Auch im nächsten Fall geht es um ein religiöses Motiv, diesmal ein Speisegebot, das der junge Elias in seinem Londoner Religionsunterricht kennenlernt. Als das Stubenmädchen draußen war, rückte er näher an uns heran und sagte beinahe flüsternd, »Sie mögen uns nicht. Es ist besser, Sie hören nicht, was ich euch sage.« Dann wartete er ein wenig und verkündete mit feierlicher Stimme, »Wir Juden essen kein Schweinefleisch.« »Das mögen Sie nicht. Sie essen gern Ihren Bacon zum Frühstück. Ihr dürft kein Schweinefleisch essen.« Es war wie eine Verschwörung. Das Verbot sank tief in mich ein und ich beschloss, um nichts in der Welt je Schweinefleisch zu essen. Ich kehrte, vom neuen Verbot erfüllt, in die Burton Road zurück. Der Mutter berichtete ich, was geschehen war. Sodoms Untergang verband sich mit dem Schweinefleisch. Sie lächelte, als ich erklärte, dass der Bacon, den die Gouvernante zum Frühstück aß, uns verboten sei. Sie nickte nur, ohne mir zu widersprechen. Nicht lange danach nahmen wir zu dritt, Mutter, Gouvernante und ich, im Speisezimmer das Mittagessen ein. Es gab ein rötliches Fleisch, das ich nicht kannte. Es war salzig und schmeckte mir gut. Ich wurde zu noch einem Stück davon aufgemuntert, das ich gerne aß. Dann sagte die Mutter in unschuldigem Ton, »Das hat dir doch geschmeckt, nicht wahr?« »Oh ja, sehr gut. Kriegen wir das bald wieder?« »Das war Schweinefleisch«, sagte sie. Ich dachte, sie verspotte mich, aber es war ihr Ernst. Ich spürte, wie mir übel wurde, ging hinaus und erbrach mich. Sie nahm davon wenig Notiz. Sicher ein brutales Vorgehen der Mutter, die ihr Kind unbedingt säkular erziehen wollte. Canettis eigene Erklärung ihres Verhaltens, ihr sei daran gelegen gewesen, zur einzigen Instanz für Verbote und Gebote zu werden, also eine Art selbstbezügliche Version des ersten Gebots, »Du sollst keinen Gott neben mir haben«, macht die Sache nicht besser. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Kunst, und auch die Kunst wird wieder zu einer Frage des Fressens und Gefressenwerdens. Schweinereien überall, und wiederum wird nicht klar, ob das größere Schwein das Gegessene oder das Essende ist. Es wäre aber verfehlt, Canettis Motiv der Einverleibung nur auf den konkreten Akt des Essens zu beschränken. Die Einverleibung ist vielmehr ein elementarer Machtakt, vielleicht der elementarste überhaupt, von dem sich alle anderen ableiten lassen. Wir haben schon gesehen, wie Canetti die Institution des Gefängnisses vom Maul her ableitet. Aber das ist nur der Spezialfall einer allgemeinen Psychologie des Essens, wie Canetti seinen Untersuchungszyklus nennt. Im Zentrum dieser Küchenpsychologie steht die Macht. Alles, was gegessen wird, ist Gegenstand der Macht. So formuliert Canetti seine zentrale These, selber apodiktisch und machtvoll. Natürlich bezieht er sich auf die animistischen Riten, die sich mit der Einverleibung des Tiers auch seine Kraft einzuverleiben glaubten. Doch letztlich gilt für jede Form der Herrschaft, dass sie sich die Beherrschten einverleibt und sie verdaut. Der Mensch allein hat es gelernt, den vollkommenen Prozess der Einverleibung durch einen symbolischen Akt zu ersetzen. Wer über Menschen herrschen will, sucht sie zu erniedrigen, ihren Widerstand und ihre Rechte ihnen abzulisten, bis sie ohnmächtig vor ihm sind wie Tiere. Als Tiere verwendet er sie. Sein letztes Ziel ist es immer, sie sich einzuverleiben und auszusaugen. Und wenn diese Schilderung noch so sehr auf eine archaische, hierarchische Vorstellung von Herrschaft abzielt, so bezieht Canetti an anderer Stelle die Einverleibung auch auf moderne Machtformen, vor allem auf sein Lieblingsthema, die Masse. Sie, die gerade nicht hierarchisch ist, sondern in der Gleichheit herrscht, lässt sich dennoch als Prozess der Einverleibung lesen. Die Masse will alle Abstände zwischen den Menschen abschaffen, auch die der sozialen Klassen, bis in ihr, wie Canetti schreibt, alles wie innerhalb eines Körpers vor sich geht. Die Einverleibung dient hier also gerade nicht der hierarchischen Herrschaft, sondern umgekehrt der Egalisierung. Der Preis für diese fundamentale Gleichheit ist jedoch nach Canetti die Aufgabe des eigenen Selbst. Die Masse erscheint ihm wie ein ungeheurer Magen, der sich immer weiter ausdehnt und buchstäblich alles schluckt, was ihr begegnet. Die von außen zuströmenden sind die Nahrung der Masse. Es ist wichtig, erst einmal festzustellen, dass die Masse sich nie gesättigt fühlt. Solange es einen Menschen gibt, der nicht von ihr ergriffen ist, zeigt sie Appetit. Es wäre jedoch verfehlt, in den symbolischen Akten der Einverleibung nur die negativen Aspekte zu betonen. Wenn der kleine Elias sich selbst als gestopfte Gans imaginiert, dann ist das eher ein Schreckensbild. Auf eine andere Weise aber gewinnt es auch eine positive Seite, denn Canetti stopft sich selbst schon früh voll mit Büchern und Wissen, bezeichnet sich selbst in dieser Hinsicht als unersättlich. In Bezug auf Wissen ist Canetti ein Omnivor, ein Allesfresser. Er stopft alles in sich hinein, historische Romane, Abhandlungen, klassische Werke und Abenteuergeschichten. Sich selbst alles Wissen einverleiben, das hat er sich früh schon zum Ziel gesetzt. Auf allen Gebieten schluckte ich, was ich las, beschreibt Canetti seinen Lektüreprozess als buchstäbliche Einverleibung. Und wie in Masse und Macht die Einverleibung als Machtvorgang gedeutet wird, so gilt dies auch für die Wissenseinverleibung des jungen Canetti. In einem bezeichnender Weise, wie man sich verhasst macht, überschriebenen Kapitel seiner Autobiografie, beschreibt er, wie er sein einverleibtes Wissen gegen seine Mitschüler verwendet. Zum Lehrer benahm ich mich so, als wäre er die Mutter. Der einzige Unterschied war, dass ich aufstrecken musste, bevor ich mit der Antwort herausplatzte. Aber dann kam sie gleich, und die anderen hatten das Nachsehen. Es fiel mir nie ein, dass ihnen dieses Gehabe auf die Nerven gehen oder gar sie verletzen könnte. Denn ich glaube, zum Wissen gehört, dass es sich zeigen will. Das Wissen, das in Erscheinung tritt, indem es sich anderen mitteilt, ist das gute Wissen. Wohl sucht es Beachtung, aber es wendet sich gegen niemanden. Der junge Mensch mag sich auszeichnen wollen, aber vielmehr noch will er Wissen strahlen, sobald es ihn ergreift, damit es nicht zum bloßen Besitz werde. Die Kameraden, die langsamer sind als er, müssen glauben, dass er sich bei den Lehrern einschmeichelt und halten ihn für einen Streber. Doch nicht mit den Kameraden misst er sich, sondern mit dem Lehrer. Er beachtet sie nicht, während er sich hervortut. Sie grollen ihm für ein Schauspiel, in dem ihnen keine Rolle zufällt. Vielleicht beneiden sie ihn ein wenig dafür, aber hauptsächlich empfinden sie ihn als Störenfried, der ihre natürliche Gegnerschaft zum Lehrer verwirrt, die er für sich, aber vor ihren Augen, in eine Huldigung verwandelt. Wie Canetti hier sein Verhalten zum hehren, absichtslosen Dienst am Wissen verklärt, ist dann doch des Guten zu viel. Noch die Rückschau und ihre Rechtfertigungsstrategie ist geprägt von nicht unbeträchtlicher Eitelkeit. Das Schauspiel, bei dem die Mitschüler keine Rolle spielen, der Verdacht eines heimlichen Neides, das sich Messen nicht an so etwas Niedrigem wie den Kameraden, die gar keine Beachtung verdienen, sondern nur am Lehrer, all das ist nicht dazu angetan, Canettis Rechtfertigungsstrategie für glaubhaft anzusehen. Es ist vielmehr interessant, dass der große Analytiker der Macht gerade hier keinen Machtvorgang sieht, sondern eine bloße Emanation von Wissen aus Überfluss. Tatsächlich aber geht es sehr wohl um Macht Und auch Canettis Wissenseinverleibung und ihre schulische Verdauung ist alles andere als frei davon. Kurzum, entgegen seiner Selbsteinschätzung war Canetti natürlich doch ein Streber. Aber wie die Mitschüler darauf reagieren, indem sie ihn wegen seiner Herkunft ebenso angreifen wie wegen seines kleinen Wuchses, das ist ein Kapitel für sich in der langen Geschichte kindlicher Grausamkeit und leitet bereits über zum nächsten Motiv. Der Berührung und der Berührungsfurcht folgt die Einverleibung. Die Einverleibung aber führt zu Wachstum. Wachsen, das ist das dritte große Motiv Canettis. Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Sie sind vereint und wie mir scheint, die eine weint, die andere lacht. Die Autowerker husten stärker, doch sie schreiben ein Manifest, wie man die Werbung durch Vererbung seinen Enkeln hinterlässt. Ja, der Neandertaler wandert allerdings von Tür zu Tür und schreit, wie weit habt ihr's denn heut seit meiner Zeit gebracht? Man gibt dem Araber sein eigenes Dromedar, aber wofür? Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht. Mitten in der, mitten in der, mitten in der, mitten in der, mitten in der Nacht. Von alten Tanten, noch älteren Onkeln, von einer riesigen, über ganz Europa verstreuten Großfamilie weiß auch Canetti in seiner Autobiografie zu berichten. Sie alle begleiten den jungen Elias bei seinem Wachstum. Manche fördern es, andere behindern es eher. Die besondere Verachtung des jungen Elias trifft dabei den kaufmännisch erfolgreichsten Onkel Salomon aus Manchester, von ihm wahlweise Oger oder Napoleon genannt. »Und was machst du?« sagte er plötzlich zu mir. Der Ton lag auf »machst«. Auf »machen« kam es an. Alles andere war für ihn Geschwätz gewesen. Ich spürte, dass es ernst wurde und zögerte ein wenig. Die Tante half mir. »Weißt du«, sagte sie, »er will studieren.« »Das gibt's nicht. Er wird der Geschäftsmann.« Er sagte »ah«. Er sagte nicht ein, obwohl er sehr gut Deutsch sprach. Und mit »Geschäft« statt »Geschäft« trat er entschiedener in seine Sphäre ein. Es folgte eine lange Predigt über die Berufung der Familie zum Geschäft. Alle waren Geschäftsleute gewesen. Und wie weit man es darin bringen könne, dafür sei er ein lebender Beweis. Ich ein Geschäftsmann. Ich hatte Lust, auf ihn loszuspringen und ihn zu schlagen. Und symbolisch hat Canetti genau das mit dieser Beschreibung auch getan. Die boshafte Wiedergabe der dialektalen Sprachfärbung, mit der der Onkel entschiedener in seine Sphäre eingetreten sei, überführt ihn tatsächlich in Canettis Sphäre, in das Feld, auf dem er dem Onkel überlegen ist, dem Feld der Sprache und der Kultur. Hier kann er bloßgestellt werden als das, was er in Canettis Augen ist, ein nur auf seinen Vorteil bedachter Geschäftsmann. Dieser Onkel verkörpert die kaufmännische Herkunft der gesamten Familie, von der sich Canetti durch die Kunst lösen will. Die Fixierung aufs Ökonomische, der zentrale Wachstumsbehinderer, ist dabei sein verhasstes Erbe, wie er nicht ohne Bitterkeit bei einer Besichtigung seiner Ahnengalerie feststellt. Der Vater stand als guter Geist am Anfang meines Lebens. Aber dann gleich kam der Kreis derer, besonders auf der Seite der Mutter, gegen die ich das tiefste Misstrauen hegte. Mit ihrem erfolgreichen Bruder in Manchester begann es. Doch es blieb nicht bei ihm. Es kam der schreckliche, verrückte Cousin der Mutter dazu, der davon überzeugt war, dass jedes einzelne Mitglied der Familie ihn bestehle und der dann bis an sein Lebensende nur noch in Prozessen atmen konnte. Dann war da der Dr. Arditi, der einzige der Sippschaft, der einen, wie ich dachte, schönen Beruf gewählt hatte. Aber diesen Beruf eines Arztes hatte er verraten und betrieb nun Geschäfte, wie die anderen alle. Auf väterlicher Seite war es weniger nackt. Und selbst der Großvater hatte so viele Eigenschaften, dass sein Gesamtbild komplexer war. Aber bewundern konnte ich ihn nicht. Und so erstreckte sich für mich von ihm beginnend nach rückwärts eine Geschichte von Vorfahren, die auf dem Balkan ein orientalisches Leben führten, anders als ihre Vorfahren in Spanien 400 oder 500 Jahre früher. Auf diese hätte man stolz sein können, auf Ärzte, Dichter und Philosophen. Aber darüber gab es nur allgemeine Nachrichten, die mit der Familie im Besonderen nichts zu tun hatten. So sortiert Canetti seinen Stammbaum in die schönen Künste und die hässlichen Geschäfte. Und die Waagschale senkt sich dabei bedenklich auf die Seite der Oger und ökonomischen Napoleons. Die große Ausnahme, die mythischen spanischen Ahnen, die im Gegensatz zum vermeintlich orientalischen Leben ihrer Nachkommen geistige Berufe wählten, sind zu weit entfernt, um noch an sie anknüpfen zu können. Einmal in die gute und in die schlechte, in die schöne und die hässliche sortiert, dürfen sich beide Sphären natürlich nicht mehr vermischen. Und so wird Canetti noch sehr viel später stolz darauf sein, niemals irgendwelche Auftragsarbeiten angenommen zu haben, und sei es auch um den Preis des Hungerns. Es ist mir zum Beispiel mit sehr großer List gelungen, nie einen Beruf auszuüben, in dem ich unter Zwang stand. In Wien ging's mir noch recht gut, aber als ich als Emigrant in England ankam, war ich in einer verzweifelten Situation. Ich kam mit 10 Mark hinüber und wollte an Masse und Macht weiterschreiben. Zum Glück hatte ich eine wunderbare Frau, die nicht mehr lebt, die mich damals nicht wie andere Emigrantenfrauen dauernd angestachelt hat, dass ich Stellen annehme, die mir geboten wurden. Ich hätte zum Beispiel an der Kriegspropaganda gegen Deutschland teilnehmen können, aber das wollte ich alles nicht. Ich wollte wirklich nur an meiner Sache weiterarbeiten. Und da haben wir uns halt so durchgeschlagen. Es ging uns 4 Jahre lang wirklich entsetzlich. In der Zeit habe ich wirklich gehungert, kann man sagen. Aber es ist mir doch gelungen, dass ich eine gewisse Freiheit hatte, mich nicht einem Zeitplan von anderen unterordnen zu müssen. Ich habe meine Freiheit behalten. Das ist das Einzige, was mir in meinem Leben wirklich gelungen ist. Darauf bin ich stolz, heute mit 67. Denn das ist nicht leicht. So Canetti in einem Interview aus den 70er Jahren, zu einer Zeit also, als bei ihm die künstlerische und die ökonomische Seite in ein gewisses Gleichgewicht gekommen ist. Es sei dahingestellt, ob man in diesen Äußerungen eine konsequente Haltung oder eher Künstlereitelkeit sehen will. Jedenfalls zeigt es, dass der Wachstumsdrang Canettis sich ausschließlich auf seine künstlerische Produktion, nicht aber auf seine wirtschaftliche Situation bezog, auch wenn er wenig Hemmungen hatte, ihm nahestehende Menschen finanziell auszunutzen, aber eben im Namen und zugunsten der künstlerischen Produktion. Wachstum zählt nicht auf dem Gebiet der Wirtschaft, wachsen soll nicht das Kapital, es sei denn das Symbolische. Weil seine Familiengeschichte ihm keine künstlerischen Wachstumschancen und Identifikationsangebote bereitstellt, ist Wachsen für Canetti mit Wandern verbunden, mit der Lösung von der eigenen Herkunft, mit einer eigentümlichen Heimatlosigkeit, die bewirken soll, dass die Kunst die eigentliche Heimat wird. Die Rastlosigkeit, das geistig und räumlich Nomadische, das im Gypsy Lament hörbar wird, war auch Teil von Canettis Wesen. So wie sich in dem Lied vom Gypsy Lament der Klage des Zigeuners Dieser beklagt, dass er für niemanden wirklich existiert. Nicht für die Kapitalisten und Nationalisten, aber auch nicht für die Kommunisten und Sozialisten. So steht auch der Wanderer Canetti zwischen allen Stühlen. Seine räumlichen Wanderungsbewegungen durch Europa korrespondieren mit einer geistigen Heimatlosigkeit, die es unmöglich machen, sein Werk eindeutig zu verorten. Rastlos streunert er, der promovierte Chemiker, durch die Gattungen, veröffentlicht einen Roman, Dramen, Fragmentsammlungen, eine dreibändige Autobiografie, Reiseaufzeichnungen und eine anthropologische Studie. Und auch politisch hat er zwischen den Nationalisten, Kommunisten, Sozialisten und Kapitalisten eigentlich keinen Ort. Obwohl er vor allem im Londoner Exil Kontakt zu radikaleren linken Kreisen unterhielt, so hat er diese doch in dem späteren, dieser Zeit gewidmeten Band der Autobiografie Party im Blitz geflissentlich geleugnet oder zumindest verschwiegen. Ganz vereinnahmen ließ er sich von keiner politischen Richtung. Der Analytiker der Masse scheut es, sich einer Massenbewegung anzuschließen. Derjenige, der sich das Wissen seiner Zeit einverleibt, will selbst nicht einverleibt werden. Wer selber wachsen will, darf nicht im Wachstum eines Großkörpers aufgehen. Statt sich einem Kollektiv anzuschließen, bildet Canetti lieber sein eigenes inneres Kollektiv. Das ist der Sinn der vielen Personen, aus denen er laut seiner eingangs erwähnten Selbstauskunft besteht. Insofern lässt sich sagen, dass Canetti selbst bestrebt ist, zur Masse zu werden. Statt einverleibt zu werden, verleibt er selber ein. Dieses innere Wachstum, das zugleich das Wachstum des Werks ist, strebt Canetti an. Und mit diesem Wachstum wächst natürlich auch die Macht. Je mehr sich Canetti einverleibt, desto machtvoller erscheint er. Canetti selbst hat diesen Zusammenhang von Wachstum und Macht in einer schönen Geschichte versinnbildlicht, dem wachsenden Thron von Byzanz. Liutprand von Cremona, der Gesandte Ottos I., hat folgenden Bericht über seinen Empfang beim byzantinischen Kaiser hinterlassen. Vor dem Thron des Kaisers stand ein eherner, aber vergoldeter Baum, dessen Zweige erfüllt waren von Vögeln verschiedener Art, ebenfalls von Erz und vergoldet, die sämtlich, ein jeder nach seiner Art, den Gesang der verschiedenen Vögel ertönen ließen. Der Thron des Kaisers aber war so künstlich gebaut, dass er in einem Augenblick niedrig, im nächsten größer und gleich darauf hoch erhaben schien. Löwen von ungeheurer Größe, ich weiß nicht, ob aus Metall oder Holz, aber mit Gold überzogen, standen gleichsam als Wächter des Throns, indem sie mit dem Schweif auf den Boden schlugen und mit offenem Rachen und beweglicher Zunge ein Gebrüll erhoben. In diesem Saale also wurde ich, unterstützt von zwei Verschnittenen, vor das Antlitz des Kaisers geführt. Bei meinem Eintritt brüllten die Löwen und die Vögel zwitscherten, jeder nach seiner Weise. Als ich nun zum dritten Mal niedergefallen war und den Kopf emporrichtete, da erblickte ich ihn, den ich vorher auf einer mäßigen Erhöhung hatte sitzen sehen, fast bis an die Decke der Halle emporgehoben. Wie dieses zugegangen, kann ich nicht begreifen. Mit eigenem Mund sprach der Kaiser bei dieser Gelegenheit kein Wort, denn wenn er es auch gewollt hätte, so wäre solches wegen der großen Entfernung nicht anständig gewesen. In der Tat eine beeindruckende Szenerie, an der zunächst die Künstlichkeit, die Imitatio der Natur auffällt. Goldene Löwen und Vögel, Automaten, die die Natur simulieren und die menschliche Macht über sie demonstrieren. Noch mehr als darauf kommt es aber auf das Wachstum der Macht an, dass der wachsende Thron im Gegenzug zum knienden Gesandten demonstriert, wie auch Canetti in seiner Konklusion betont. Immer hat plötzliches Wachstum auf Menschen einen gewaltigen Eindruck gemacht. mehr als bleibende körperliche Größe, mehr als rasches Sich-Erheben von einem Sitze, wurde die kleine Gestalt angestaunt, die vor den Zuschauern ins Riesenhafte wuchs. Auch Zwerge fangen klein an. Und wer klein anfängt, will und kann umso höher hinaus. Daher empfängt auch der Kaiser zunächst aus geringer Höhe, um dann plötzlich zu wachsen. Während der Gesandte niederfällt und mit dem Kopf den Boden berührt, wächst der Thron des Kaisers in die Höhe. Die Erniedrigung des einen wird zur Erhöhung des anderen verwendet. Künstliches Vogelgezwitscher und künstliches Löwengebrüll wird durch die Kunst eines wachsenden Throns noch übertroffen. Dieses Wachstum versinnbildlicht das Zunehmende der Macht. Ein Sinnbild ist es aber auch dafür, dass das Wachstum auf den Vergleich angewiesen bleibt. Größer werden kann man nur, wenn jemand anderer klein bleibt oder noch kleiner wird. Den Vergleichskampf der wachsenden Throne hat Charlie Chaplin in einer wunderbaren Szene seines großen Diktators karikiert. Als Hinkel seinen Diktatorkonkurrenten Napoloni empfängt, schrauben sich beide Giftzwerge auf ihren Thronen immer mehr nach oben, um höher als der andere zu sitzen, was nur dazu führt, dass die Statik der Throne bedenklich ins Wanken gerät. Auch Canetti war von eher kleiner Statur und auch er hatte durchaus etwas von einem Giftzwerg an sich. The God Monster of Hampstead, wie ihn John Bailey während seiner Londoner Zeit nannte, konnte sein Gift effektiv und schonungslos verspritzen. Hermann Hesse nannte er beleidigend dumm, Musil widerlich, Max Frisch einen Nasenlosen und Adorno einen Karpfen. Und auch bei Canetti korrespondierte die Erniedrigung anderer mit der eigenen Erhöhung. Sein Selbstbild fasst hinreichend die folgende Anekdote ebenfalls aus der Londoner Zeit zusammen. »Glauben Sie nicht, dass Canetti genauso ist wie Gott?« wurde die Frau des französischen Kulturattachés auf einer Party gefragt. »Schon«, antwortete diese, »aber ist Gott wie Canetti?« »Zum Gott«, reicht es bei dem eingefleischten Atheisten Canetti natürlich nicht. Sein Thron wuchs nicht in den Himmel, aber thronen sah sich Canetti dennoch gern, thronend empfing er seine Gäste. Auch Hilde Spiel berichtet in ihren Erinnerungen von monumentaler Eitelkeit und einer gewissen Freude an der Intrige. Man hat sich damals erzählt, dass er gemeinsam mit Kokoschka gern durch gewisse boshafte Intrigen Unfrieden stiftete. Wobei Canetti der bei weitem Bösartigere gewesen sein soll. Rücksichtsvoll ist Canetti also bei seinem eigenen künstlerischen Wachstum nicht vorgegangen. Auch er brauchte wie die meisten zu seiner Erhöhung die Erniedrigung anderer. Angesprochen auf die Versuchung, Macht nicht nur theoretisch zu durchdringen, sondern praktisch auszuüben, antwortet Canetti in einem Interview. Ich hatte eine sehr gute Schülerin, die aus Wien nach England kam, eine hochbegabte Person. Die hatte ich auch sehr gern. Die war auch meine Freundin, weil ich so begeistert war von dem, was sie machte, was sie geschrieben hat. Sie war so originell, aber sie war sehr faul. Und nachdem sie ein Buch veröffentlicht hatte, wollte sie eigentlich nicht mehr weitermachen. Und da habe ich sie auf jede Art zuerst aufgemuntert und dann langsam eine Art Macht ausgeübt, um sie dazu zu bringen, weiterzuschreiben. Sie hat ihre späteren Bücher nur unter diesem Druck noch geschrieben. Das waren richtige Machtakte. Die Bücher hat sie geschrieben und die waren gut, aber ich habe sie dazu gezwungen. Wenn diese Person gesagt hat, na ja, ich will überhaupt nichts mehr schreiben, ich werde jetzt nur so das Leben genießen und überhaupt nichts mehr machen, da gab es Momente, wo ich einfach eine Wut auf sie bekommen habe und sie angebrüllt habe. Sie hat mich so gern gehabt, dass sie dann plötzlich wieder was zu machen begonnen hat. Auffällig an diesem Beispiel ist, dass die psychologischen Zwangsmittel dadurch gerechtfertigt werden, dass sie dem künstlerischen Wachstum dienen. Diesem ist alles untergeordnet. Und wenn der Einsatz von Macht überhaupt legitim ist, dann um künstlerisches Wachstum zu fördern. Dass sich Canetti hier ein vergleichsweise harmloses Beispiel seiner Machtausübung ausgesucht hat, bei dem er als sorgender Künstlerkollege sogar noch gut wegkommt, versteht sich von selbst. Bisweilen darf man sich zu Recht fragen, welcher Teil der gespaltenen Zunge eigentlich gerettet wurde. Ebenso selbstverständlich ist, dass er Macht nicht nur ausgeübt hat, um andere zu fördern, sondern auch um sein eigenes Wachstum zu beschleunigen. Vorzuwerfen ist ihm das aber nicht. Um sich im intellektuellen Milieu seiner Zeit durchzusetzen, brauchte man sowohl eine gewisse Härte als auch ein funktionierendes Selbstbewusstsein. Zudem hatte es Canetti als ewiger Neuankömmling und Exilant schwer. Oft bedurfte es auch rabiaterer Töne, um sich überhaupt Gehör zu verschaffen. Seine berühmte Fackel im Ohr, wie der Titel des zweiten Bandes der Autobiografie lautet, hat daher durchaus zwei Funktionen. Einerseits soll sie den Gehörgang beleuchten, um Möglichkeiten des Eindringens zu finden. Ein Autor ist der, der etwas zu Gehör bringen will. Er muss die Kanäle kennen, durch die man sich Gehör verschaffen kann. Andererseits darf die Fackel im Ohr bei nachhaltiger Verstopfung auch einmal einen Gehörgang verbrennen. Als jemand, der selber nicht nur einen schweren, sondern gar keinen Stand hat, der vielmehr als geistiger Nomade räumlich, thematisch und formal driftet, liebte Canetti es, auch anderen den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Art seines künstlerischen Wachstums. Dieses unterscheidet sich insofern von dem wachsenden byzantinischen Thron, als es eher in die Breite als in die Höhe ging. Entsprechend seinem Lebenskonzept der Vielstimmigkeit und Nicht-Identität wollte Canetti seine Wurzeln in jeden Bereich schlagen, ohne in einem festzuwerden. So veröffentlichte er genau einen Roman, genau einen theoretischen Text und einige Dramen. Am deutlichsten wird aber sein Prinzip des eher wuchernden Wachsens in den vielbändigen Aufzeichnungen, ein fragmentarischer und aphoristischer Großkörper, der keine Einheit anstrebt. Insofern ist Canettis Werk auch Teil jenes neuen Buchtypus, den Gilles Deleuze und Félix Guattari mit dem berühmten Wort Rhizom auf den Begriff bringen. Ein unterirdisches Wurzelwerk oder Pilzgeflecht, das vor allem in die Breite wächst. Dieses neue Leitbild künstlerischer Produktion besetzt keine Position mehr, sucht sich nicht mehr seinen Ort, sondern zeichnet sich durch eine gewisse räumliche Entgrenzung aus. Jedes Rhizom enthält Deterritorialisierungslinien, auf denen es unaufhaltsam flieht. Man vollzieht einen Bruch, zieht eine Fluchtlinie. So Deleuze und Guattari. Das ist auch die Vorgehensweise Canettis, der jedes einmal erreichte und gesicherte Territorium wieder verlässt, sein Werk deterritorialisiert, unaufhaltsam vor einer festen Positionierung flieht. Wäre dies aber überhaupt noch ein Fall von Wachstum und nicht vielmehr ein permanentes Kappen der Wurzeln? Nicht unbedingt, wenn man Deleuze und Guattari folgt. Deterritorialisierte Ströme verbinden. Schreiben, Rhizom machen, heißt, sein Territorium durch Deterritorialisierung zu vergrößern. Die Fluchtlinie bis zu dem Punkt ausziehen, wo sie alles bedeckt. Durch Deterritorialisierung sein eigenes Territorium vergrößern. Das entspricht ziemlich genau Canettis Strategie. Voraussetzung dafür ist natürlich, nirgendwo endgültig Wurzeln zu schlagen. Rhizomatik heißt Nomadologie, schreiben Deleuze und Guattari lakonisch. Und in dieser nomadischen Existenz richtet sich auch Canetti unhäuslich ein. Er wächst gerade dann am stärksten, wenn er flieht. Er ist gerade dann zu Hause, wenn er auf Reisen ist. Wo soll die Reise hingehen, Frau Liebermann? Vielleicht nach Teneriffa sogar, Portugal, Afrika. Ganz egal, nur weg von da. Wie lange wollen Sie bleiben, Frau Liebermann? Wann treten Sie die Rückreise an? Von so weit und allein. Ich werd voller Sehnsucht sein. Wo die Reise hingehen soll, das war auch eine von Canettis drängendsten Fragen. Gibt es für diese Reise ein Ziel? Eine Endstation, an der das Wachstum aufhört, weil eine hinreichende Größe erreicht ist? Oder gilt für dieses Wachstum dasselbe wie für die offene Masse, die, solange sie kann, immer weiter wächst, ohne jemals ein Ziel, ein Ende, eine Grenze zu erreichen? Die Masse will immer wachsen. Ihrem Wachstum sind von Natur aus keine Grenzen gesetzt. Wo solche Grenzen künstlich geschaffen werden, in allen Institutionen also, die zur Bewahrung geschlossener Massen verwendet werden, ist ein Ausbruch der Masse immer möglich und erfolgt auch von Zeit zu Zeit. Auch Canetti erlaubte sich von Zeit zu Zeit seine Ausbrüche und in Institutionen fühlte er sich ohnehin nie aufgehoben. Einen wesentlichen Unterschied gibt es aber doch. Vielleicht ist dem Wachstum der Masse von Natur aus keine Grenze gesetzt, wie Canetti schreibt. Dem eigenen Wachstum ist aber gerade von Natur aus eine Grenze gesetzt. Diese Grenze heißt Tod. Und diese letzte Grenze leitet über zur dritten Stunde und zum vierten zentralen Motiv in Canettis Werk, dem Überleben. Friedhöfe haben eine starke Anziehung. Man sucht sie auf, auch wenn man keinen Angehörigen dort liegen hat. Was tut der Besucher eigentlich, wenn er sich auf einem Friedhof befindet? Wie bewegt er sich? Und womit ist er beschäftigt? Er geht langsam zwischen den Gräbern hin und her, besieht sich diesen oder jenen Stein, liest die Namen. Dann beginnt er sich dafür zu interessieren, was unter den Namen steht. Da ist ein Kind, das ganz klein starb. Da ist ein junges Mädchen, das eben noch seinen 18. Geburtstag erreichte. Da ist einer 32 Jahre alt geworden und ein anderer drüben 45 Jahre. Der Besucher ist schon jetzt älter und jene sind sozusagen aus dem Rennen. Er findet viele, die es nicht so weit gebracht haben wie er selbst. Es gibt aber auch viele, die ihn übertreffen. Da finden sich Männer von 70. Und hier und da ist auch einer, der über 80 Jahre alt geworden ist. Diese kann er noch erreichen. Sie reizen ihn dazu, es ihnen gleich zu tun. Es ist sehr aussichtsreich, sich mit ihnen zu messen. Denn einen Vorteil hat er jetzt schon vor ihnen. Ihr Ziel ist erreicht. Sie leben nicht mehr. Dort ist keine Kraft, nur das bezeichnete Ziel. Die Überlegenen sind erlegt. Schon jetzt können sie einem nicht mehr von Mann zu Mann ins Auge sehen, und sie flößen einem die Stärke ein, für immer mehr als sie zu werden. Aber das ist nicht die einzige Art der Rechnung, auf die man unter einer solchen Fülle von Gräbern verfällt. Man beginnt darauf zu achten, wie lange manche Menschen hier schon liegen. Die Zeit, die einen von ihrem Tod trennt, hat etwas Beruhigendes. So viel länger ist man schon auf der Welt. Man steht geduldig vor den verwischten Inschriften und geht nicht von der Stelle, bevor sie entziffert sind. 200 Jahre sind es her, seit jener starb. Man ist sozusagen 200 Jahre älter geworden als er. Es ist schwer, hier keine Überlegenheit zu fühlen. Der Besucher allein kommt und geht, wie es ihm beliebt. Er allein unter den Liegenden steht aufrecht. Ein merkwürdiger, lebendiger Gast treibt sich hier im Reich der Toten herum. Obwohl er nicht pöbelt, obwohl er nicht randaliert, obwohl er also äußerlich den Toten ihre Ruhe lässt und sein Genuss ein stiller ist, kann man nicht sagen, dass es sich um einen höflichen Gast handelt. Er weiß, dass er nur Gast ist, dass er eigentlich noch nicht hierher gehört. Aber genau daraus zieht er seinen Genuss. In einer makabren, ja bösen Wendung kehrt Canetti das übliche Friedhofsgefühl um. Es ist nicht die morbide und melancholische Vanitas-Stimmung, die Verbundenheit mit dem Tod im Leben, die schwermütige Poetik der Endlichkeit, die Menschen auf die Friedhöfe treibt. Es ist aber auch nicht die Trauer um verlorene Menschen, die Sorge um ihr Andenken. Im Gegenteil. Es ist der Triumph desjenigen, der noch lebt, gegenüber denen, die schon tot sind. Ihr Wachstum ist ein für allemal beendet. Ihr Bestreben, mehr zu werden, hat sich umgekehrt. Sie werden nur noch weniger, sind im Zerfall begriffen, der bald schon nichts mehr von ihnen übrig lässt als den verwitterten Namen auf einem Stein. Und dort ist auch ihre erreichte Wachstumszahl vermerkt, eine endgültige Jahreszahl. Selbst wenn sie die des Lebenden übertrifft, so hat er doch immer noch die Möglichkeit, auszugleichen oder zu übertreffen. Dem anderen ist diese Möglichkeit für immer genommen. Die Gastfreundschaft der Toten wird ihnen schlecht zurückgezahlt. Der Gast wird zum Konkurrenten in einem ungleichen Wettkampf. Der Wettlauf mit den Toten, den Canetti beschwört, ist auf kuriose Weise agonal. Der eine läuft zum Ziel, der andere liegt schon im Ziel. Gerade weil der Wettkampf für die Toten schon beendet ist, kann man den Wettkampf mit ihnen aufnehmen. Hier wird tatsächlich der herausgefordert, der nicht nur schon am Boden liegt, sondern sogar im Boden. Diese zunächst verstörende Bösartigkeit oder, wenn man so will, Unsportlichkeit gegen diejenigen, die sich nicht mehr wehren können, gegen die Toten, verliert ein wenig von ihrer Abseitigkeit, wenn man die Toten als Verkörperung dessen sieht, was Canetti am meisten hasste, nämlich den Tod selbst. Es gibt wenig Schlechtes, was ich vom Menschen wie der Menschheit nicht zu sagen hätte. Und doch ist mein Stolz auf sie immer noch so groß, dass ich nur eines wirklich hasse, ihren Feind, den Tod. So identifiziert Canetti bereits am Beginn seines autobiografischen Zyklus den Hauptfeind seines Lebens, den Tod. Doch auch wenn er im obigen Zitat den Tod feierlich zum Feind der gesamten Menschheit erklärt und seinen eigenen Kampf gegen den Tod somit als humane Tat schlechthin adelt, bleibt das Motiv des Überlebens dennoch wie das Wachsen auf den Vergleich angewiesen. So wie die wachsende Erhöhung die Erniedrigung des anderen braucht, so braucht der triumphierende Überlebende den Toten, der nicht überlebt hat, um das Gefühl des Triumphes zu empfinden. Der Kampf gegen den Tod, Das Motiv des Überlebens ist darum kein edler Streit im Namen der Menschheit. Es ist ein Machtakt. Der Augenblick des Überlebens ist der Augenblick der Macht. Der Schrecken über den Anblick des Todes löst sich auf, denn man ist nicht selbst der Tote. Dieser liegt, der Überlebende steht. Es ist so, als wäre ein Kampf vorausgegangen und als hätte man den Toten selbst gefällt. Im Überleben ist jeder des anderen Feind. An diesem elementaren Triumph gemessen ist aller Schmerz gering. Durch die Verknüpfung mit der Macht verwandelt sich der überlebende Friedhofsgast und sein eher stiller und innerlicher Triumph sehr schnell in den Regenten, der durch seine Todesurteile ein ganzes Land in einen Friedhof verwandeln kann. Das erste und entscheidende Merkmal des Machthabers ist sein Recht über Leben und Tod. Von ihm wird der Tod planmäßig ferngehalten. Er selber darf und soll ihn verhängen. Sein Todesurteil wird immer ausgeführt. Es ist das Siegel seiner Macht. Sie ist absolut nur, solange sein Recht auf Verhängen des Todes ihm unbestritten bleibt. Denn wirklich unterworfen ist ihm nur, wer sich von ihm töten lässt. Er wird von Zeit zu Zeit Hinrichtungen brauchen, denn jede Hinrichtung, für die er verantwortlich ist, verleiht ihm etwas an Kraft. Es ist die Kraft des Überlebens, die er sich so verschafft. Auch wenn der andere große Theoretiker der Macht im 20. Jahrhundert, Michel Foucault, dieses Recht über Leben und Tod zu einem veralteten Machtmodell erklären sollte, so bleibt doch zu beachten, dass Canetti die totalitären Herrschaften des 20. Jahrhunderts noch unmittelbar erlebt hat und dass sich seine Machtanalyse an ihnen geschult hat. Und diese haben das diktatorische Recht, den Tod zu geben, nicht nur exzessiv vorgeführt. Von innen aus gesehen wird das Motiv des Überlebens auch für Canetti selbst zur existenziellen Erfahrung. Natürlich hatte das Überleben für einen europäischen Juden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine besondere Bedeutung. Und so ähnelt die folgende Charakterisierung Hitlers aus einem späten Interview wohl nicht zufällig der Beschreibung des Machthabers als Überlebendem aus Masse und Macht. Den Hitler habe ich natürlich gehasst. Ich hielt es für ein Unglück, dass niemand es fertiggebracht hat, ihn rechtzeitig umzubringen. Es gibt ja Leute, die diese Lust am Überleben so häufen, dass sie zum Beispiel Kriege gern haben. Ein Mann wie Hitler, der den Ersten Weltkrieg erlebt hat und das genossen hat, hat natürlich das Erlebnis von Millionen Toten gebraucht und wollte darum den Krieg. Verkleidet war das bei ihm mit nationalen Dingen, aber als dann Deutschland den Krieg verlor, hat er auch sein eigenes Land mit in den Untergang ziehen wollen. Es sollte alles umkommen. Wie in der Passage aus Masse und Macht verwandelt sich auch hier der Hass auf den Tod in den Hass auf den, der den Tod gibt. Und wie dort geht auch hier die Lust am Überleben einher mit grenzenloser Vernichtung. Dass auch Canetti nicht nur symbolisch von diesem Vernichtungswillen mitgemeint war, sondern sein Überleben auch real gefährdet war, ergibt sich schon aus der Tatsache, dass er während des Einmarschs der deutschen Wehrmacht in Österreich lebte. Absurderweise fiel der Einmarsch mit dem ersten Ruhm des Schriftstellers zusammen, so dass die einmarschierenden Truppen von einem riesengroß plakatierten Canetti begrüßt wurden. Es gab da ganz komische Dinge. Es war gerade ein Vortrag von mir angekündigt. Zum ersten Mal in meinem Leben stand mein Name auf einer Litfaßsäule, gerade als die Deutschen in Wien einmarschierten. Das war eine sehr sonderbare Situation. Die Gesellschaft, die die Werbeflächen vermietete, hat das Plakat nicht entfernen wollen, weil es bezahlt war. Und so stand ich da eine Woche, während das alles passierte, riesig groß, und alle haben gesagt, die werden kommen und mich holen. Aber sie haben mich nicht geholt. Es scheint, dass ich von jemandem geschützt worden bin, irgendeinem Schriftsteller, der bei den Nazis gut stand und bei dem die Nazis sich beraten haben, wen sie verhaften sollen. Der soll denen, das habe ich später erfahren, eingeredet haben, ich sei Italiener, den dürfte man nicht anrühren, und so bin ich die ersten Wochen gar nicht angerührt worden. Erst später habe ich mich verstecken müssen. Und noch später ist er dann doch geflohen, um überleben zu können. Nach England, das ihm bereits aus der Kindheit gut bekannt war. Wie viele Menschen jüdischer Herkunft hat sich auch Canetti während des Exils und noch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Tatsache beschäftigt, ein Überlebender zu sein. Und diese Beschäftigung bringt ihn zumindest zeitweise zu anderen Einsichten in die Natur des Überlebens, als die, die in Masse und Macht breit entfaltet werden. In der Zeit, als ich in England von den Ausrottungen erfuhr, den Vergasungen, da hatte ich das Gefühl, wenn mit den Juden sowas geschieht, dann möchte ich zu ihnen gehören. Ich habe mich schuldig gefühlt, dass ich da entwischt bin und Menschen, von denen ich viele kannte, ausgerottet werden. Nicht nur Juden. Da hatte ich manchmal so Regungen, dass ich mich eigentlich ganz zu denen stellen müsste, die ausgerottet werden. Das war eine Versuchung, aber ich habe ihr nicht nachgegeben. Zumindest in diesem Fall also weicht der Triumph des Überlebenden einer Art von Scham des Überlebenden, die ihn kurzfristig zu der Überlegung führt, sich ganz mit den Toten zu identifizieren. Aufschlussreich ist aber, dass Canetti das aufkommende Schuldgefühl, ein Überlebender zu sein, und die daran anschließende Regung, eine Art jüdisches Selbstbekenntnis abzulegen, als Versuchung charakterisierte, er nicht nachgegeben habe. Die Furcht vor der Einverleibung, vor der Vereinnahmung durch eine Gruppenidentität war am Ende doch stärker. Und so siegte die Auffassung des Überlebens aus Masse und Macht, nach der der Überlebende vor allem eines ist: allein. Es ist wichtig, dass der Überlebende allein einem oder mehreren Toten gegenübertritt. Er sieht sich allein, er fühlt sich allein, und wenn von der Macht die Rede ist, die ihm dieser Augenblick verleiht, so darf nie vergessen werden, dass sie sich aus seiner Einzigkeit und aus ihr allein herleitet. Es wäre jedoch verfehlt, das persönliche Motiv des Überlebens bei Canetti allein auf den Zweiten Weltkrieg zu reduzieren. Überlebt hat Canetti, der fast 90 Jahre alt wurde, sehr viel mehr. Nicht zuletzt bereits vorher schon das Habsburgische Reich, dessen Untergang er in der Blendung ein Denkmal gesetzt hat. Ohnehin ging alles, was er überlebt hat, auch in sein Werk ein. Aus dem Überleben, dem Beharren auch unter widrigsten Umständen, zog er seine Kraft und sein Selbstvertrauen. Hören wir noch einmal den Überlebenden selbst, wie er zum letzten Gefecht gegen den Tod aufruft. Wenn es ginge, ich weiß, dass es nicht geht, würde ich den Tod abschaffen, wenn es eine Möglichkeit dazu gäbe. Da es das nicht gibt, möchte ich wenigstens alle schlechten Wirkungen, die der Tod im Leben der Menschen hat, ins Auge fassen und darüber nachdenken, wie man diesen schlechten Dingen entgegenwirken kann. Ich glaube, dass wir alle, ohne es zu wissen, vom Tod verseucht sind, dass wir ihn viel zu leicht akzeptieren, dass wir ihn viel zu leicht als Mittel verwenden, um über andere zu herrschen. Das wissen wir, dass es Machthaber gibt, die andere einfach zur Vergrößerung ihrer Macht ganz rücksichtslos in den Tod schicken. Aber es gibt noch viele andere Dinge. Und die möchte ich alle genau finden, genau darstellen und auch sagen, was wir tun könnten, um dem entgegenzuwirken. Die Verseuchung des Lebens durch den Tod, von der Canetti hier spricht, trat in seinem eigenen Leben sehr früh ein. Und das mag auch einer der Gründe sein, warum ihn dieses Thema sein gesamtes restliches Leben nicht mehr losgelassen hat. Von allen Erfahrungen mit dem Tod war diese erste sicher die eindringlichste, der frühe Tod des Vaters mit nur 30 Jahren. Sie wird für den kleinen Elias zu einem traumatischen Erlebnis. Er ging wie immer zum Frühstück hinunter. Es dauerte nicht lang und wir hörten gellende Rufe. Die Gouvernante stürzte die Treppe hinunter, ich ihr nach. Von der offenen Tür des Speisezimmers sah ich den Vater am Boden liegen. Sein Gesicht war weiß. Er hatte Schaum um den Mund. Die Mutter kniete neben ihm und schrie, »Jacques, sprich zu mir!« Ich hörte jemand sagen, »Das Kind muss weg.« Und so wird Elias in den Garten geschickt und dort der Obhut seines Freundes Alan übergeben. Doch bald schon erscheint seine Mutter am Fenster. Die Mutter streckte sich mit ihrem Oberkörper weit hinaus, sah mich mit Alan beim Baum stehen und schrie gellend, »Mein Sohn, du spielst und dein Vater ist tot! Du spielst und dein Vater ist tot! Dein Vater ist tot! Du spielst, dein Vater ist tot!« Sie schrie es auf die Straße hinaus. Sie schrie es immer lauter. Man zerrte sie mit Gewalt ins Zimmer zurück. Sie wehrte sich. Ich hörte sie schreien, als ich sie nicht mehr sah. Ich hörte sie noch lange schreien. Mit ihren Schreien ging der Tod des Vaters in mich ein und hat mich nie wieder verlassen. Die schrecklichen Wiederholungen der Anrufung, die jede syntaktische Kombination des spielenden Sohns und des toten Vaters nutzen, ebenso wie die Wiederholungen des »Sie schrie«, markieren die Szene als eine traumatische, immer wiederkehrende. Furchtbar auch das Schuldgefühl, das sich durch den impliziten Vorwurf der unter Schock stehenden Mutter an den spielenden Sohn einpflanzen muss. Der Tod begegnet Canetti zum ersten Mal nicht auf der Straße oder im Krieg, sondern an dem Ort, der eigentlich für kindliche Geborgenheit steht, seinem eigenen Zuhause. Und vielleicht hängt auch die spätere Rastlosigkeit Canettis mit diesem frühen Einfall des Todes in das Elternhaus zusammen. Wenn zu Hause der Tod ist, dann wäre es besser, sich auf Reisen zu befinden. Komm mit mir, schöne Dame, in die Anden nach Peru. Ich bin frei und um die Ecke steht mein Boot. Komm, ich zeige dir die Zulus und die schönsten Honolulus, aber nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Komm mit mir, schöne Dame, in den Dattelpalmenhain, auch in der Südsee gibt's ein Überangebot. Komm, wir fliegen nach Kentucky, nach Paris, nach Nagasaki, nur nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Der Tod ist jeden Tag bei mir zum Essen. Er unterhält sich nämlich gern mit meiner Frau, wäscht das Geschirr und macht ihr dampfende Kompressen. Er hat die Küche frisch gestrichen, grau in grau. Und wenn ich komm, spendiert er eine Runde und gegen neun schläft er vom Fernseher ein, er liebt Prinzessinnen, Schlagersänger, Hunde. Ich möchte nicht zu Hause sein. Komm mit mir, schöne Dame, komm, wir fliegen nach Hawaii. Gleich im Nebenzimmer wartet mein Pilot. Oder fändest du es schicker in New York, in Costa Rica, aber nicht nach Hause, denn zu Hause ist der Tod. Die Ruhe dort ist wie im Grabe. Mein Wohnzimmer, das ist ein Labyrinth. Am Küchenofen sitzt bei uns ein Rabe und in der Ecke schreit ein unbekanntes Kind. Die Bilder fangen abends an zu brüllen. Die Wasserleitung singt das alte Lied. Der Tod sitzt da und kaut Pastillen. Man freut sich fast, wenn man ihn sieht. Ich hab so Angst, ich schüttle seine Hände und sag, wie geht's dir, Kumpel, bist du auch gesund? Er blickt mich an und glaube mir, sein Blick spricht Bände und meine Frau kommt da rein und küsst mich auf den Mund. Komm mit mir, schöne Dame, wünsch dir alles, was du willst. Ich bin zugänglich für jedes Angebot. Komm, wir fliegen in den Süden zu den fernsten Latitüden. Lass dich küssen unter Palmen und auf salzburgischen Almen. Ich bin überall zu Hause, nur nicht zu Hause, denn zu Hause ist der Tod. Wenn nicht nur zu Hause, sondern auch bereits am Beginn des eigenen bewussten Lebens der Tod steht, dann wird verständlicher, dass aller Hass sich auf ihn fokussiert, auf das, was das Überleben unmöglich macht, obwohl es dieses auf andere Weise überhaupt erst ermöglicht. Und wenn dieser Tod dann auch noch einhergeht mit Schuldgefühlen, weil man, während er kam, spielte, dann wird auch der beinahe heilige Ernst verständlicher, mit dem Canetti oftmals seine Verwünschungen des Todes vorträgt, wie in der folgenden Passage. Ich verfluche den Tod. Ich kann nicht anders. Und wenn ich darüber blind werden sollte, ich kann nicht anders. Ich stoße den Tod zurück. Würde ich ihn anerkennen, ich wäre ein Mörder. Dieser mit alttestamentarischer Wucht versehene Fluch auf den Tod ist besonders prekär, weil auch dem Tod seines Vaters ein Fluch vorausging. Weil dieser die rumänische Großfamilie in Richtung England verlässt, wird er von seinem eigenen Vater, Canettis Großvater, öffentlich verwünscht. Als er sah, dass er nichts ausrichten konnte, wenige Tage vor der Abreise, verfluchte er ihn feierlich im Gartenhof, seinen Sohn, vor den anwesenden Verwandten, die entsetzt zuhörten. Ich hörte sie, wie sie untereinander darüber sprachen. Nichts gäbe es, sagten sie, das furchtbarer sei als ein Vater, der seinen Sohn verfluche. Und tatsächlich, ein fataler Zufall sollte wenige Monate später in England Elias Vater sterben. Zum Unglück nicht nur des kleinen Elias, sondern auch des Großvaters, der für den Rest seines Lebens seinen Fluch bitter bereute, was zu den vielen feuchten Küssen führte, die der berührungsscheue Elias, wie in der ersten Stunde beschrieben, über sich ergehen lassen musste. Interessanterweise aber findet sich in der Autobiografie kein Vorwurf gegen den Großvater. Wenn dieser seinen Sohn verflucht und den Tod herbeiruft, so verflucht dessen eigener Sohn Elias wiederum nicht den Großvater, sondern den Tod selbst. Canettis lebenslanger Fluch auf den Tod wird zu einem Gegenfluch, der den ersten Todbringenden aufheben sollte. In diesem Sinne lässt sich Canettis gesamtes Werk als eine Art Gegenfluch, ein Gegenzauber gegen den Tod lesen. Wer schreibt, der bleibt. Dieses ein wenig abgegriffene Diktum nahm Canetti durchaus noch ernst. Schreiben war ihm nicht nur eine persönliche Überlebensstrategie, sondern das Kunstwerk selbst stellt eine ganz eigene Form des Überlebens dar, die nichts anderes als die menschliche Grunddisposition negiert. Jede Form des Überlebens, so wollte es Canettis anthropologische Grundannahme, stellt einen Machtakt dar, weil sie der toten anderen bedarf, um sich selbst als Überleben zu feiern. Genau dies aber soll für das Kunstwerk und seine Form des Überlebens nun nicht mehr gelten, wie Canetti mit Berufung auf Stendhal ausführt. Er begnügte sich ohne Wehleidigkeit damit, für wenige zu schreiben, aber er war ganz sicher, dass in 100 Jahren sehr viele ihn lesen würden. Klarer und isolierter ist der Glaube an literarische Unsterblichkeit in modernen Zeiten nicht zu fassen. Was bedeutet dieser Glaube? Er bedeutet, dass man da sein wird, wenn alle anderen, die zur selben Zeit gelebt haben, nicht mehr da sind. Man räumt sie nicht aus dem Weg, man tut nichts gegen sie, man stellt sich ihnen nicht einmal zum Kampfe. Töten, um zu überleben, kann einer solchen Gesinnung nichts bedeuten, denn man will nicht jetzt überleben. Man tritt erst in 100 Jahren in die Schranken, wenn man selbst nicht mehr lebt und so nicht töten kann. Es ist Werk gegen Werk, was sich dann misst. Nicht nur hat man es verschmäht, zu töten, man hat alle, die mit einem waren, mitgenommen in jene Unsterblichkeit. Es ist das genaue Gegenbild jener Machthaber, bei deren Tod ihre Umgebung mitsterben muss. Wer Stendhal aufschlägt, findet ihn selbst und alles wieder, das um ihn war. So bieten sich die Toten dem Leben als edelste Speise dar. Das Überleben hat seinen Stachel verloren, und das Reich der Feindschaft ist zu Ende. Das Reich der Feindschaft ist zu Ende? das Reich der Kunst, beginnt. Auch in diesem Reich geht es nicht ganz ohne Rivalität ab, aber diese bedarf nicht mehr des wirklichen Todes, da sie sich nur noch zwischen den objektivierten Werken, nicht mehr zwischen den Menschen abspielt. Kunst wird zur anderen, zur nicht letalen, unblutigen Form des Überlebens, der Künstler zu einer Art Anti-Machthaber, dessen Überleben auch das Leben anderer bewahrt, anstatt ihnen den Tod zu geben. Ohne Zweifel, diese Thesen sind schwere Kost. Es ist nicht wenig, was der Kunst hier aufgebürdet wird und der Leser verdauen muss. Immerhin aber hat Canetti seinen eigenen Tod im Werk bereits überlebt. Zumindest, wenn man die Fortschreibung des Autorennamens als Überleben bezeichnen will. Wie viele Leser er in 100 Jahren haben wird, ob es wie bei Stendhal viele sein werden, das bleibt wie alles, was die Zukunft bringt, ungewiss. Zu wünschen wäre ihm hier sicherlich das, was er sich auch selbst wünschte, dass er mehr und mehr und mehr wird. Mehr und mehr und noch mehr, allerdings wird jenseits der Kunst vor allem eines, die Zahl der Toten. Die Toten, sie sind gegenüber den Lebenden immer in der Überzahl. Jeder, der stirbt und begraben wird, vermehrt ihre Zahl. Alle, die je gelebt haben, gehören dazu. Und es sind ihrer schon unendlich viele. Sichtbar wird diese sonst verborgene Masse der Toten vor allem in Epidemien. Und es ist gewiss kein Zufall, dass Canetti diese epidemische Masse an im Tode gleichen genau vor dem Überleben der großen Einzelnen im Kunstwerk beschreibt. Sobald die Epidemie anerkannt ist, kann sie in nichts anderes münden als in den einen gemeinsamen Tod aller. Nur die von der Epidemie Ergriffenen sind Masse. Sie sind gleich in Bezug auf das Schicksal, das sie erwartet. Ihre Zahl nimmt mit wachsender Beschleunigung zu. Das Ziel, auf das sie sich hinbewegen, ist in wenigen Tagen erreicht. Sie enden in der größten Dichte, die menschlichen Leibern erlangbar ist, alle zusammen auf einem Leichenhaufen. Was kann nach dem Tod noch kommen? Nur eine tröstliche Interpretation seiner selbst, die ihm seinen Schrecken nimmt. Der Tod, so heißt es in dieser altehrwürdigen Interpretation, sei nichts Endgültiges, er sei nur eine Verwandlung. Und wenn Canetti dieser Interpretation auch sicher nicht zustimmen könnte, sonst hätte er den Tod nicht so gehasst, so war er doch ein großer Freund der Verwandlung. Es ist die Möglichkeit der Verwandlung, die für ihn den Menschen erst zum Menschen macht. Die Fähigkeit des Menschen zur Verwandlung, die ihm so viel Macht über alle übrigen Geschöpfe gegeben hat, ist noch kaum ins Auge gefasst worden. Sie gehört zu den größten Rätseln. Jeder hat sie, jeder wendet sie an, jeder hält sie für ganz natürlich. Aber wenige legen sich Rechenschaft darüber ab, dass sie ihr das Beste von dem, was sie sind, verdanken. Es ist ungemein schwierig, das Wesen der Verwandlung zu ergründen, und man muss sich ihr von verschiedenen Seiten nähern. Die Verwandlung zu erfassen ist deshalb so schwierig, weil es ihr Wesen ist, sich jeder Erfassung durch Gestaltwechsel zu entziehen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht nötig, sie zu erfassen. Vielleicht reicht es zunächst, sie zu beobachten. Und so häuft Canetti in Masse und Macht eine Vielzahl ethnologischer Beschreibungen an, die immer wieder die Fähigkeit des Menschen zur Verwandlung demonstrieren. Diese betrifft meistens, schließlich wurde die Verwandlung als Gabe zur Macht über alle übrigen Geschöpfe eingeführt, die Fähigkeit, sich verschiedensten Tieren anzuverwandeln und anzugleichen. Ein Strauß geht in der warmen Sonne spazieren. Ein schwarzes Insekt beißt ihn, das die Buschmänner die Laus des Straußes nennen. Der Strauß kratzt sich hinten am Nacken mit dem Fuß. Der Buschmann fühlt etwas am hinteren Teil seines eigenen Nackens, am selben Ort, wo der Strauß sich kratzt. Es ist ein Gefühl wie ein Klopfen. Dieses Gefühl sagt dem Buschmann, dass ein Strauß in der Nähe ist. Was hier anklopft, ist das mimetische Vermögen des Menschen, dass Canetti nicht müde wird, in allen seinen animistischen Formen zu bewundern. Auf Laus und Strauß macht sich der Buschmann seinen eigenen Reim, indem er zu beidem wird. Diese ethnologischen Tierwerdungen, der Reigen der Verwandlungen in der afrikanischen Savanne, die so viel Raum in Masse und Macht einnehmen, gehen auf ein Initiationserlebnis zurück, von dem Canetti 1970 in einem Gespräch mit Martin Durczak berichtet. Es war das stärkste Erlebnis, das ich im Wien der 20er und 30er Jahre überhaupt je hatte. Stärker als Kraus, stärker als seine Vorlesungen, stärker als das Kabuki-Theater. Die Rede ist hier nicht von einem anderen großen Theoretiker, der Canetti eine neue Welt des Geistes erschloss, oder von einem besonders eindrücklichen Lektüreerlebnis. Ebenso wenig geht es um eine persönliche oder private Begegnung. Es handelt sich vielmehr um eine zunächst unscheinbare Schallplatte, die der englische Biologe Julian Huxley herausbrachte, mit der Aufnahme von Tierstimmen. Der eine Teil heißt »Afrikanische Tiere bei Tag«, der andere »Afrikanische Tiere bei Nacht«. Die Platte, die »Afrikanische Tiere bei Nacht« heißt, schildert von Anfang an rein akustisch einen Löwen, der auf Raub ausgeht, dann seine Begegnung mit seinem Beutetier, einem Zebra, das er erbeutet. Man hört also das Pfeifen eines Zebras und dann alle möglichen Tiere, die hinzukommen, Vögel, Elefanten, dann um die Leiche des Zebras die Aastiere. Da kommt nun die Stimme eines Cheetah, eines Servals, eines Schakals, verschiedener Hyänen, wobei die eine Hyäne, sie hat eine Stimme wie ein Lachen, lacht. Die Platte endet mit dem Lachen eines Irrsinnigen, das die Stimme dieser Hyäne ist. Das hat nicht nur als Ereignis die Form eines Dramas, denn es ist eine Jagd, die Erlegung eines Tieres, sondern ist auch stimmlich ganz das. Ich hatte das Gefühl, das ist das größte Dokument, das mir je untergekommen ist für das, was ich mit einem Drama will. Das muss natürlich übersetzt werden und ist viel komplexer. Für Canetti ist in dieser Platte bereits das gesamte menschliche Drama enthalten. Und zwar gerade deshalb, weil er selber, seine eigene Stimme, darin gar nicht vorkommt. Im Theater der Grausamkeit, das der Ohrenzeuge Canetti hört, entspricht das Fehlen des Menschen seiner Natur. Als Summe seiner Verwandlungsprozesse, seiner Tierwerdungen, ist der natürliche Schauspieler das dramatische Wesen par excellence, das sich jeder Rolle anverwandeln, das tierischer als jedes Tier sein kann. Die Platte mit den Savannengeräuschen ist aber mehr als ein exotischer Ausflug des Bildungsbürgers und von akademischen Ritualen gelangweilten Canetti in die afrikanischen Weiten. Es ist, will man seinen autobiografischen Aufzeichnungen glauben, auch der Soundtrack seiner eigenen Kindheit. Spielerische Verwandlungen in Tiere bestimmen Canettis frühe Jahre. Eine besondere Rolle nimmt dabei der Vater ein, der dem jungen Elias zu dessen Vergnügen immer wieder Verwandlungen in Tiere vorspielt. Er spielte mir Tiere vor, die ich erraten musste, und wenn ich sie richtig erriet, versprach er zur Belohnung, mich wieder in den Tiergarten zu führen. Unter seinem Bett war ein Nachttopf mit so viel gelber Flüssigkeit darin, dass ich staunte. Das aber war noch gar nichts, denn einmal stand er auf, stellte sich neben sein Bett und ließ sein Wasser. Ich sah dem mächtigen Strahl zu, es war mir unfassbar. »Jetzt bist du ein Pferd«, sagte ich. Ich hatte auf der Straße Pferden zugesehen, wenn sie ihr Wasser ließen, und Strahl und Glied erschienen mir ungeheuer. Er gab es zu. »Jetzt bin ich ein Pferd.« Und unter allen Tieren, die er spielte, machte mir dieses den größten Eindruck. So wurde bereits früh beim jungen Elias die Lust an der Verwandlung geweckt. Die Tiere, die der Vater spielt, spielt wiederum der kleine Canetti nach und übt so die mimetische Anverwandlung ein. Nicht immer aber hatten diese väterlichen Verwandlungen lustvollen Charakter. Manchmal erschreckten sie das Kind auch. Eines Nachts, ich war eingeschlafen, weckte mich ein riesiger Wolf, der sich über mein Kinderbett neigte. Eine lange rote Zunge hing ihm aus dem Mund und er fauchte fürchterlich. Ich schrie aus Leibeskräften, »Ein Wolf, ein Wolf!« Niemand hörte mich, niemand kam. Ich schrie immer gellender und weinte. Da kam eine Hand hervor, griff an die Ohren des Wolfes und zog seinen Kopf herunter. Dahinter stand der Vater und lachte. Ich schrie weiter, »Ein Wolf, ein Wolf!« Ich wollte, dass der Vater ihn verjage. Er zeigte mir die Maske des Wolfs in der Hand. Ich glaubte ihm nicht. Er konnte lange sagen, siehst du nicht, das war ich, das war kein wirklicher Wolf. Ich war nicht zu beruhigen und schluchzte und weinte immer weiter. Ein Beispiel für eine gewissermaßen zu erfolgreiche Verwandlung. Im Spiel der Angleichung verschwimmt die Grenze zwischen dem gespielten und dem wirklichen Wolf. Die Verwandlung in den großen bösen Wolf verweist bereits auf die dunkle Seite der menschlichen Verwandlungskunst, die, wie in den Beispielen aus der Savanne, dazu dient, das Tier zu erjagen und zu töten. Von vornherein wird die Verwandlung also ambivalent besetzt. Sie ist sowohl Ausdruck spielerischer Lebendigkeit als auch mit dem Tod verknüpft. Das Gleichgewicht zwischen der lustvollen Verwandlung ins Pferd und der schrecklichen in den Wolf hält die folgende Verwandlungsgeschichte. Die Straße vorm großen Tor unseres Hofes war staubig und verschlafen. Aber manchmal hörte ich draußen ein heftiges Gackern, das bald lauter und aufgeregter wurde. Dann dauerte es nicht lange und zum Tor stürzte gackernd und zitternd vor Angst ein Mann in schwarzen, abgerissenen Kleidern herein, auf der Flucht vor den Straßenkindern. Sie waren alle hinter ihm her, riefen Kakko, Kakko und gackerten wie Hühner. Er fürchtete sich vor Hühnern und darum verfolgten sie ihn. Er war ihnen einige Schritte voraus und verwandelte sich unter meinen Augen in ein Huhn. Er gackerte heftig, aber in verzweifelter Angst und machte mit den Armen flatternde Bewegungen. Er stürzte atemlos die Stufen zum Hause des Großvaters hinauf und blieb regungslos liegen. Die Kinder blieben gackernd beim Hoftor stehen und stimmten draußen ihren Triumphgesang an. »Kakko la Gallinica, Kakko das Hühnchen!« Kaum waren sie außer Hörweite, sah er sich vorsichtig um, horchte noch eine Weile ängstlich und schlich sich dann aus dem Hof. Jetzt war er kein Huhn mehr, er flatterte und gackerte nicht und war wieder der zerschlagene Idiot des Reviers. Vielleicht hatte ich Mitleid mit Kakko. Ich erschrak immer, wenn er sprang, aber wovon ich nie genug bekam, was ich jedes Mal in der gleichen Aufregung mit ansah, war seine Verwandlung in ein riesiges, schwarzes Huhn. Sicher ein Beispiel für die brutalere Variante kindlicher Verwandlungslust. Die Fähigkeit zur Verwandlung als Macht über die anderen Geschöpfe äußert sich hier in der Macht, eine Verwandlung zu erzwingen. Die Kinderhorde ähnelt den mimetischen, menschlichen Jagdmeuten, die in Masse und Macht geschildert werden, und ihr Opfer, der hilflose Dorftrottel, wird zu einem Fall dessen, was Canetti dort Fluchtverwandlung nennen wird. Die Jagdmeute, die Kinder, verwandeln sich in das Tier, das die Beute fürchtet, in das Huhn. Aber die Beute, der Dorftrottel, verwandelt sich auf seiner Flucht ebenfalls in das von ihm gefürchtete Huhn. Ein tragikomischer Anblick, bei dem Lust und Schrecken der Verwandlung auf die Jäger und den Gejagten verteilt sind. Canetti selbst, eher Sammler als Jäger, steht am Rand, gibt aber durch seine teilnehmende Beobachtung sein Einverständnis. So wie Canetti mit seinem Vater die spielerischen Varianten der Verwandlungskunst einübt, so übt die Kinderhorde deren ernste Variante ein, die Jagd, die Formierung dessen, was Canetti eine Hetzmasse nennt. Oh, Die drei Verwandlungen, die Verwandlung des Vaters in den Wolf und in das Pferd, sowie die Verwandlung des Dorftrottels in ein Huhn, stehen am Anfang von Canettis autobiografischem Zyklus. Sie geben die Richtung vor, in der Canetti sein Leben schildern wird. Dieses erscheint selbst als ein Reigen immer neuer Verwandlungen. Den ersten kindlichen Verwandlungen in Tiere folgt während der Schulzeit in einer logisch anmutenden Reihe die Verwandlung in die Lehrer. Die frühe kindliche Typologie nach Tieren, die immer wirksam bleibt, wird überlagert von einer neuen Typologie nach Lehrern. In jeder Klasse finden sich Kameraden, die sie besonders gut nachahmen und den anderen vorspielen. Eine Klasse ohne solche Lehrerimitatoren hätte etwas Totes. Wie die Tiere werden auch ihre legitimen Nachfolger, die Lehrer, zu Anlässen von Verwandlungsspielen. Und wie im Falle der animistischen Mimesis geht es auch bei der schulischen um Macht. Die Lehrer verkörpern Autorität. Indem man sie nachahmt, nimmt man ihnen auch etwas von ihrer Macht, die auf diejenigen übergeht, die sie nachzuahmen verstehen. Doch es sind nicht nur die Schulkameraden, die danach bewertet werden, wie gut sie sich in die Lehrer verwandeln können, sondern auch die Lehrer selbst werden danach bewertet, inwiefern sie die Lust an der Verwandlung wecken. So schreibt Canetti über seinen Lieblingslehrer. Vor allem die Lust an der Verwandlung war es, die er bestärkte. Wie viel es da gab, von dem man nichts geahnt hätte. Es genügte, davon zu hören, um dazu zu werden. Dem Hören gesellt sich sehr schnell das Lesen und später schließlich das Schreiben hinzu. Hören, Lesen und Schreiben, all dies dient vor allem dazu, die Lust an der Verwandlung zu wecken und auszuagieren. Darin liegt für Canetti der Kern der künstlerischen Produktion und Rezeption. Der Schriftsteller und der Leser sind vor allem Verwandlungskünstler, die sich in Figuren hineinversetzen. Der Künstler ist ein Meister der Verwandlung und es bedarf ebenfalls einer Verwandlung, um zu ihm zu werden. Diese Verwandlung besteht zunächst in der gestischen Nachahmung großer Künstler, und die Fähigkeit zu dieser mimetischen Verwandlung zeigt bereits die Fähigkeit zum Künstler. Der Mensch selbst wird schon durch seine Verwandlungsfähigkeit definiert. Der Künstler zeigt dasselbe in potenzierter Form. Er ist der Meisterverwandler. Seine Ahnherren sind der mythische Trickster und der Schamane. Der Meisterverwandler, der jede Gestalt annehmen kann, wann immer es ihm beliebt. Der Trickster, der alle anderen durch Verwandlung hereinlegt, ist eine beliebte Figur des nordamerikanischen Indianermythos. Seine Macht beruht auf den zahllosen Gestalten, die er annehmen kann. Zu wirklicher Macht gelangt der Meisterverwandler als Schamane. Alles ist ihm möglich. Der Paroxysmus, den er erreicht, ergibt sich aus der gesteigerten, raschen Folge von Verwandlungen. Der Meisterverwandler ist ein Meistverwandler. Trickster, Schamane und Künstler eint die Fähigkeit zur extremen Verwandlung. Letztlich sind sie ein und dieselbe Figur, die in unterschiedlichen kulturellen Ordnungen selbst jeweils verwandelt erscheint. Und doch gilt es, die Ambivalenz der Verwandlung nicht aus dem Blick zu verlieren. In der Form künstlerischer Produktion bewahrt sie sich das lustvoll Spielerische, in anderen Formen aber verbreitet sie panischen Schrecken. Es scheint, dass eben die Begabung des Menschen zu Verwandlungen, das zunehmend fluide seiner Natur es war, was ihn beunruhigte und nach festen und unveränderlichen Schranken greifen ließ. Dass er so viel Fremdes an seinem eigenen Leib fühlte. Man denke an die Klopfzeichen der Buschmänner. Dass er diesem Fremden ausgeliefert war und zu ihm werden musste. Dass es sozusagen nichts als Bewegung gab. Das musste einen Drang nach Permanenz und Härte in ihm wecken, der ohne Verwandlungsverbote nicht zu stillen war. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. this I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. Mit dem Verwandlungsverbot schließt sich der Kreis zur Berührungsscheu Keens, der Hauptfigur von Canettis einzigen Roman Die Blendung, von der in der ersten Stunde die Rede war. Er ähnelt dem sakralen König, der sich selbst ein Verwandlungsverbot auferlegt und dem es ebenso verboten ist, andere zu berühren, wie von anderen berührt zu werden. Die Verwandlung ist die Antithese, die Gegenbewegung zur Erstarrung und Versteinerung Keens. Um Verwandlungen abzuwehren, versteinert er. In dieser Konzentration auf das Permanente des Steins, etwas, das auch uns keineswegs fremd ist, scheint mir derselbe tiefe Wunsch, dieselbe Notwendigkeit enthalten zu sein, die zu allen Arten von Verwandlungsverboten geführt hat. So formuliert es Canetti in Masse und Macht. Und diese Konzentration auf das Permanente des Steins ist uns schon allein deswegen nicht fremd, weil wir sie aus Canettis Roman kennen. Die Verwandlung setzt eine Berührung voraus, sonst wäre sie nur eine Nachahmung oder eine Verstellung. Beides unterscheidet Canetti gerade deshalb streng von der Verwandlung. Die Berührungsfurcht muss daher bestrebt sein, Verwandlungen zu bannen. Und dennoch ist die Versteinerung Keens ja selbst eine Verwandlung und wird im Roman auch als solche markiert. Allerdings handelt es sich um eine spezifische Verwandlung, die Canetti in Masse und Macht in einen Zusammenhang mit der Figur und der Maske bringt. Der Endzustand der Verwandlung ist die Figur. Es gehört zu ihr, dass sie eine weitere Verwandlung nicht mehr gestattet. Die Figur ist in allen ihren Zügen begrenzt und klar. Sie ist eine Rettung aus der unaufhörlichen Fluidität der Verwandlung. Die Maske schafft eine Figur. Die Starrheit der Form wird zur Starrheit auch der Distanz. Dass sie sich gar nicht verändert, ist das Bannende an ihr. Figuren, das ist der Name für Personen in literarischen Texten. Auch sie sind Endzustände künstlerischer Verwandlungen, die den fluiden Prozess künstlerischer Produktion in eine Form bringen. Der vorliegende Roman, das Kunstwerk und seine Figuren sind der Endzustand der Verwandlungen, die ihre Spuren ebenso verbergen wie demonstrieren. Und der Autor ist jene Mischung aus Schamane, Trickster und sakralem König, der die Verwandlungen seiner Figuren steuert, initiiert oder verbietet. Ist nun auch Elias Canetti, nachdem er den Reigen der Verwandlung seiner Motive ineinander durchlaufen hat, zu einer Figur geworden? Ist der Endzustand der Verwandlungen erreicht? Berühren, einverleiben, wachsen, überleben und verwandeln. Puzzleteile, die zusammengesetzt so etwas wie das literarische Gesicht Canettis ergeben sollten. Denn was ist ein Autor mehr als die Summe seiner Motive? Aber haben wir nun alle Puzzlesteine in der Hand? Ist das Puzzle von Elias Canettis Leben und Werk nun zusammengesetzt? Auf dem Tischtuch zeichnet irgendwo im Dämmerhimmel des 439. Puzzles